Gut, sind wir alle da? Motzer sind krank und Andreas auch noch. Aber ansonsten. Hä? Irme war da? Nee. Das wäre jetzt ein Wunder, ja. Gut, und der Dieter, der wusste noch nicht, ob er es schon schafft von der Gesundheit her. Der sollte eigentlich Lobpreis machen, aber hat es an die Luitraut übertragen, weil der war auch da niedergelegen. Also wir sagen jetzt heute Abend, mit diesem Abend endgültig, mit Grippe, Virus bei Glory Life ist jetzt zu Ende. Okay, seid ihr damit einverstanden? Okay, also komm, machen wir uns mal eins. In Jesu Namen, wir sprechen gemeinsam jetzt und wir nehmen Autorität über jeden Grippevirus. Sprechen wir mal zusammen. Wir sprechen gemeinsam und nehmen Autorität über jeden Grippe, Virus. Oh. Und jedes Bakterium und jeden Infekt bei Glory Life. Und wir dulden es nicht in unserer Mitte. Wir sagen, das ist unter unseren Füßen und hat kein Bleiberecht in unserer Mitte. In Jesu Namen. Es wird jetzt niemand mehr angesteckt. Und alle, die noch irgendwie Symptome haben, werden gesund. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wir sprechen wirklich das Gericht Gottes aus über diesen Grippegeist. Das ist interessant, der Jeff Jensen hat gesagt, der Bob Jones hat ihm das mal gelehrt, hat gesagt, diese ganzen Erkältungsviren und Sachen und so weiter sind wie so kleine Geister. Das hat ihm mal gut gezeigt, sind kleine Geister. So. Auf Englisch heißen die Blob. Blob. Blob Geister. Blob. So wie so Blasen. Geist. Also nicht, ja, Blob. Ja. Und hat ihm gesagt, das sind Blobs. Und natürlich, manchmal brauchst du ein Medikament vielleicht, um dich auch noch speziell zu schützen, aber im Endeffekt ist es so, wir müssen wirklich sagen, nein, es darf nicht an uns ran, in Jesu Namen. Und wir müssen sagen, diese Blobs, nicht bei uns. Wir sind in der Herrlichkeits- und Blase, wir sind in der Herrlichkeitsblase und nicht in der Infektionsblase. Amen. Der Irme hat jetzt gerade, am Samstag hat sie noch was Gutes zu mir gesagt, hat sie gesagt, ich leide unter ansteckender Gesundheit. Nee, sie hat nicht gesagt, ich leide, sondern sie hat gesagt, ich habe ansteckende Gesundheit. Und so müssen wir es sehen. Wir haben ansteckende Gesundheit, nicht ansteckende Krankheit. Amen. Darauf stehen wir. Und weißt du was? Fasten stärkt deinen Körper. Effektiv. Daniel, Fasten stärkt deinen Körper, oder? Geht es euch allen gut so mit dem Fasten und so weiter? Passt alles, ja? Ja. Sehr gut, ja. Genau, man kann ja essen, fragt sie nur was, gell? Ja, also ich muss auch sagen, ich merke das eigentlich fast, bis jetzt noch fast gar nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich bei dieser Art des Fastens ist, dass es erst über längere Zeit überhaupt du so richtig wahrnimmst. Ich meine, vielleicht beim einen oder anderen unterschiedlich, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es körperlich merke. Also wenn ich voll faste, fühlt sich es anders an. Aber Schritt für Schritt bewegen wir uns auf höhere Ebenen. Halleluja. Wir hatten jetzt eine starke Zeit in Hamburg gehabt, war wirklich gewaltig stark. Am Sonntag war eine Explosion von kreativen Wundern. Es war der Hammer bis dahin, dass eine Frau, die zwei unterschiedlich große Brüste hatte, die eine Brust gewachsen ist auf die Größe der anderen. Und am nächsten Tag hat sie Zeugnis gegeben. Also ich habe dann gesagt, also sie hat gleich Zeugnis gegeben, habe ich gesagt, du check es erst nochmal selber. Weil sie musste es ja genau prüfen und so weiter. Und dann kam sie aber am nächsten Tag und hat gesagt, ja, es ist so. Weil sie hat es gespürt, als sie kreative Kraft sich freigesetzt hat, hat sie gemerkt, wie sich was bewegt hat da. Und dann, Halleluja, kreative Wunder. Ja. Ein anderer Mann, der hatte vor 25 Jahren einen Unfall gehabt und war deswegen bei beiden Knien gehandicapt. Und bei dem einen Knie war es so, dass die Kniescheibe nach links verschoben war, seit 25 Jahren, also nicht in der Mitte stand. In beiden Knien hat er Schmerzen und Probleme, aber hier war die Kniescheibe links verschoben. Und in der kreativen Herrlichkeit hat es plopp gemacht, hat er gesagt. Da war ein plopp und ein Blum ist die Kniescheibe in die Mitte gesprungen. Das ist der Hammer, ne? Und beide Knie waren schmerz- und problemfrei. Halleluja. Das ist der Hammer, oder? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wirklich, wirklich, wirklich starke Sachen, die passiert sind. Was haben wir denn noch? Ich hatte noch einige. Pass auf, ich kann euch noch ein paar Sachen, wenn wir gerade dabei sind, kann ich noch ein paar Sachen erzählen. Was hatten wir denn noch? Wir hatten zum Beispiel eine Frau, die hatte extreme Arthrose in den Beinen und den Knien aufgrund mehrerer Unfälle seit Jahren und konnte deswegen ihr eines Bein nur eingeschränkt bewegen und hatte auch Schmerzen. Und die hat dann demonstriert voller Freude, wie sie es so machen konnte und völlig frei war. Halleluja. Eine andere Frau, für die habe ich gebetet, die hatte einen durchtrennten Nerv an der rechten Seite des Körpers gehabt aufgrund von einer Operation, hatte da so ein verhärtetes Narbengewebe, das sie sehr beeinträchtigt hat und außerdem in der ganzen rechten Seite Wahrnehmungsstörungen, also sie sagte, der ganze rechte Arm ist immer kalt, der fühlt sich immer kälter an als die andere Seite, außerdem so ein Kribbeln immer wieder und was noch dazu kam, auch ihr rechtes Auge war beeinträchtigt vom Nerv her und deswegen hat sich die Pupille auf der rechten Seite nicht so geöffnet wie auf der linken Seite. Also du konntest es sehen, die eine Pupille war ganz klein, schwarz, und die andere war groß. Ja? Also unterschiedliche Augen praktisch. Es gibt alles, unterschiedliche Füße, unterschiedliche Brüste, unterschiedliche Augen, es gibt alles. Ja? Und in der Herrlichkeit, ich habe für sie gebetet, während wir alle im Raum gebetet haben, habe ich ihr die Hand aufgelegt und dann ist sie umgefallen und als sie wieder aufstand, sagte sie, die ganzen Wahrnehmungsstörungen sind weg und sie fühlt sich nicht mehr kalt an und sie hat gespürt, wie sie ihr das Narbengewebe gedehnt hat und ich habe ins Auge geschaut und die Pupille war gewachsen. Halleluja. Amen. Das ist stark, ne? Dann die Mutter von der Dreha, die hatte einen Glatteisunfall, die holt sich immer die Wunder ab, ne? Die hatte einen Glatteisunfall gehabt und kam mit einem grün-blauen Mittelfinger und starken Schmerzen am Mittelfinger in den Gottesdienst, war beim Arzt gewesen nachmittags, weil sie sich den stark verletzt hatte. Und am Ende des Gottesdienstes schaut sie den Finger an und alles grün-blaue war verschwunden und die Schmerzen waren total weg. Halleluja, die hat total gestaunt. So haben wir, ne? Halleluja. Also, ja, es war gewaltig, wirklich. Am nächsten Tag ist es noch weitergegangen. Da hat jemand aus der, die am Sonntag da war, hat ein Tuch bei ihrem Praktikum an der Arbeit einer Kollegin aufgelegt, die total skeptisch war, aber ganz starke Rückenschmerzen hatte und die hatte richtig Angst. Die hatte Angst, was passiert, wenn sie ihr das Tuch auflegt. Das war interessant. Das war ein gesegnetes Tuch, aber sie hatte irgendwie Angst, was jetzt passiert. Und als sie ihr das Tuch aufgelegt hat, hat sie gesagt, es schießt mir durch. Sie war völlig überrascht. Es schoss ihr wie ein Kribbeln durch den ganzen Rücken durch. Und es war so gut, dass sie dann gesagt hat, hey, das Tuch müssen wir gleich noch der nächsten Arbeitskollegin auch auflegen. Halleluja. Also, Gott ist gut, hä? Ist der Hammer. Ja. Also es war starke Zeit, wirklich. Und am Montag hat sich starke prophetische Herrlichkeit freigesetzt. Das waren wirklich auch neue Räume im Geist, in die wir reingegangen sind. Und dann hat sich, es war interessant, dann hat sich plötzlich, ähnlich wie am Sonntag hier, hat sich plötzlich totale Freude freigesetzt. Ja. Ne? Ich habe gar nichts Besonderes gemacht. Ich habe keine Grimassen geschnitten. gar nichts. Sondern ich habe einfach nur, ich ließ sie aufstehen und setzte einfach die Kraft Gottes frei. Und dann fingen die Leute plötzlich, überall fingen sie an zu lachen. Also Leute, die zum allerersten Mal da waren, fingen an zu lachen. Eine Frau, die hatte Krebs gehabt, für die habe ich nachher noch gebetet. Ne? Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber die kam von irgendwoher angefahren und die fing an zu lachen total in der Gegenwart Gottes. Also es war wirklich übernatürlich. Gott hat wirklich übernatürlich die Freude reinfluten lassen. Und ich glaube, das ist wirklich so wichtig einfach für uns, dass wir wirklich aus der Überflutung rausleben. Bei allem, was wir tun, auch heute Abend, jedes Glory House, auch das wir in Zukunft haben werden, auch in deinem Haus, soll ein oder muss ein Haus aus der Überflutung sein, aus der Überflutung des Geistes. Nicht so ein menschlich abgezirkelte Sache, sondern wirklich aus der Fülle des Geistes heraus. Aus der Fülle des Geistes heraus übernommen. Und deswegen einfach, ja, füll dich einfach gleich mal zum Anfang, bevor wir anfangen. Wer macht den Anfang beim Glory House? Ja, Christine, ich übergebe einfach dir das Mikro und du darfst uns einfach führen. Halleluja. Ja, du bist jetzt unser Füllmeister. Weil das ist ja wichtig, am Anfang vom Glory House, die Leute müssen gefüllt werden. Also, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Glory House. Ja. Und wer heute zum ersten Mal da ist, der bekommt ein kleines Geschenk von uns. Okay. Ja, bitte schön, Micha. Ja, und die ganzen Gedanken, die uns heute beschäftigt haben, die lassen wir draußen an der Garderobe hängen. Und wir begrüßen Jesus Christus mitten unter uns. Herzlich willkommen. Danke, Jesus. Ja, und dann möchte ich auch den Heiligen Geist bitten, dass er unter uns ist, dass er uns füllt mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Freude, mit seiner Herrlichkeit. Wir wollen eintauchen und Heiliger Geist, alles was von dir ist, das nehmen wir und was nicht von dir ist, das brauchen wir nicht. Und du füllst uns und du füllst uns und wir wollen hungrig sein, hungrig nach mehr von dir. Und du schenkst uns alles, du gibst uns Offenbarung und du führst uns hinein in deine Herrlichkeit. Wir wollen dich so lebendig spüren hier. Vater, danke, danke, Jesus, danke, danke, Heiliger Geist, danke, danke, Vater, dass du uns dein Wort gibst. Du sprichst, du leitest uns, du führst uns heute durch diesen Abend. Und wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du unter uns bist. Danke, Herr. Und ich bitte diesen wunderbaren göttlichen Lobpreis, dass der ebenfalls von dir geführt, geleitet wird. Danke, Vater. Danke, in Jesu Namen. Amen. Amen. Deine Liebe lässt mich immer singen, in dir kann ich nur vor Freude springen. Deine Liebe lässt mich immer singen, in dir kann ich nur vor Freude springen. Ich bin glücklich, unendlich glücklich, ich bin glücklich in dir. Oh ja, yeah. Ich bin glücklich, unendlich glücklich, ich bin glücklich in dir. Oh ja, yeah. Deine Liebe. Schon den Sieg errungen. Jesus hat den Sieg für uns gekriegt. Wir stehen auf der Siegerseite und wir sind die Sieger. So schaut's aus, genau. Dein Sieg ist mein Sieg. Ich bin für immer Gewinner. Mit deiner Kraft. Jetzt ist die dein Sieg ist mein Sieg. Oh, ich bin für immer Gewinner. Dein Sieg ist mein Sieg. Jetzt und für immer. Dein Sieg ist mein Sieg. Oh, dein Sieg ist mein Sieg. Es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Gott ist hier. Ja, Gott ist hier. Es liegt was in der Luft. Oh, es liegt was in der Luft. Gott ist was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Ich will alles von dir. Bin uns, Heiliger Geist. Bin uns, Heiliger Geist. Bin uns, Heiliger Geist. Und erwecke uns ganz neu. Heiliger Geist, bin uns, Heiliger Geist, bin uns, Heiliger Geist, und erwecke uns ganz neu. Es liegt was in der Luft, es liegt was in der Luft, es liegt was in der Luft, oh, es liegt was in der Luft, es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Gott ist hier. Ja, Gott ist hier. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Ich will alles. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Ich will alles, alles von dir. Bin uns, Heiliger Geist. Bin uns, Heiliger Geist. Bin uns. du willst, dass wir explodieren. Ja. Du willst, dass wir immer mehr und mehr so werden wie du. Genau. Du willst uns verändern haben. Wir haben eine Sehnsucht nach dir. Wir haben Sehnsucht nach dir. Wir wollen wirklich nur dich in unserem Leben. Alles in uns ruft nach dir. Alles in mir will dich anbeten, alles in mir will dich nur preisen, alles in mir verzehrt sich schon nach dir. Alles in mir will dich anbeten, alles in mir will dich nur preisen, alles in mir verzehrt sich schon nach dir. Alles in mir. Alles in mir will dich nur preisen, alles in mir freut sich in dir. Du bist der Verstanden und der Herr, Herr der ganzen Welt, Planer aller Wunder, der starke Siegesherr. Du bist der Verstanden und der Herr. Über mir ist Liebe. So, da, da, da, da, da, da, da, da. meine geliebten Kinder, kommt einfach noch höher und verbringt einfach mehr Zeit bei mir. Ihr seid versetzt an himmlische Örter. Dort oben ist euer Platz. Haltet euch da einfach mehr und mehr auf. Die Zeit kommt jetzt einfach, dass mehr und mehr wir mehr oben sein werden. Es wird auch wie eine Sucht sein. Eine gute Sucht. Oh ja. Trinken von deinem Strom. Wir trinken von deinem Strom. Wir trinken von deinem Strom. Pures Leben, pure Kraft. Wir trinken von deinem Strom. Wir trinken von deinem Strom. Wir trinken von deinem Strom. Wir trinken von deinem Strom. Wir trinken von deinem Strom. Wir trinken von deinem Strom. Pures Leben, pure voll. Trinkt euch voll. Helft euch gegenseitig. Gebt euch was zum Trinken. Ja, Lasst uns jetzt einfach noch mal höher gehen. Ganz hoch nach oben. Ich liebe dich. Ich liebe dich ganz allein. Bis an dein Gehirn, bis in alle Ewigkeit, für immer frei. Ich liebe dich. Ich liebe dich ganz allein. Bis an dein Gehirn, bis in alle Ewigkeit, für immer frei. Du bist alles, was ich immer wollte. Du bist das Leben. Ich liebe dich, ich liebe dich grenzenlos, bis ans Ende aller Zeit, bis in alle Ewigkeit, für immer. Ich liebe dich, ich liebe dich grenzenlos, bis ans Ende aller Zeit, bis in alle Ewigkeit. Der Wind des Geistes weht. Der Wind des Geistes weht. Der Wind des Geistes weht. Oh, weht in uns. Oh, oh, oh, ja, lass dich füllen von der Liebe. Gott möchte dich füllen mit seiner Liebe. Und wenn du jetzt so richtig voll bist, dann kannst du wirklich mal deinen Nachbarn umarmen und ihm sagen, dass Jesus ihn lieb hat. Halleluja. Halleluja. Ja, danke. Das ist so eine Atmosphäre der Liebe und der Herrlichkeit. Die ist so stark. Und diese Liebe und diese Herrlichkeit, die ist so in uns. Und es ist so stark, wenn wir zusammenkommen, dann lassen wir diese Liebe fließen und diese Herrlichkeit. Ja, und danke, dass es immer stärker wird in uns, diese Liebe und diese Herrlichkeit. Und dass wir sie auch rausfließen lassen können, hinein in unser Umfeld, da wo wir sind, in die Welt, dass die Menschen wirklich angezogen werden von uns, angezogen werden von uns, von der Herrlichkeit, die in uns ist. Und dass sie gezogen werden zum lebendigen Gott. Halleluja. Das ist die Vision. Ja, das ist unsere Vision. Das ist die Vision von Glory Life. Genau. Und danke, dass es mehr und mehr geschieht. Ja. Halleluja. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Und ich soll euch auch Grüße ausrichten von unserem Pastor, dem Leiter vom Glory Life Zentrum. Ja, er lässt euch alle herzlich grüßen. Und ich glaube, er sitzt in Filderstadt und fiebert uns an, feuert uns an. Fiebert, feuert dort an. Er fiebert mit uns. Er feuert uns an. Genau. Und ich setze mich mal hin. Unser Thema heute ist Kommunikation mit Gott. Interessantes Thema. Freut ihr euch? Ja. Gut. Also Gott ist eine Person. Gott ist unser Vater. Jesus hat gesagt, dass Gott unser Vater ist. Er hat gesagt, wir sollen, wenn wir beten, sollen wir so beten, Vater unser im Himmel. Das Gebet kennt ihr alle. Gott ist Geist. Er ist eine Geistperson. So wie auch wir Menschen ist er Geist. Wir Menschen, ja, wir sind Geist. Wir haben eine Seele und wir leben in einem Körper. Und mit dem Geist, mit unserem Geist, können wir mit Gott kommunizieren. In Johannes 4,24 steht, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gebet ist die gebräuchlichste Form für Kommunikation mit Gott, also das gebräuchlichste Wort. Und Kommunikation findet auf unterschiedlichen Arten und Weisen statt. Verbal und nonverbal, wie auch wir Menschen kommunizieren ja verbal und nonverbal. Gott will ständig mit uns kommunizieren. Deshalb heißt es im 1. Thessalonicher 5,17, betet ohne Unterlass. Wie aber ist es möglich? Durch unterschiedliche Arten der Kommunikation. Das innere Bewusstsein der Gegenwart von Jesus. Das Ausgerichtetsein auf ihn, schauen auf ihn, wissen, dass er immer da ist. Das ist permanent möglich. Das ist auch im Alltag möglich. Als Hilfe wurde in der Christenheit dafür das sogenannte Herzensgebet entwickelt, dass man permanent innerlich den Namen Jesus murmelt. Eine gute Sache, zum Beispiel auch zum Einschlafen oder wenn irgendwelche Gedanken kommen, dann ist es auch eine super Sache. Genau. Das nächste wäre das innere Hungern, Seufzen nach Gott im Geist. Dazu steht in Römer 8, 26 und 27, ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Hier ruft unser Geist aus der Tiefe heraus, der Tiefe des Geistes zu. Steht im Psalm 42, 8, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Dann gibt es noch das Gebet im Geist, also das Gebet in neuen Sprachen. Und das kann jeder empfangen, sobald er Jesus kennengelernt hat, kann er diese Gabe empfangen. Und im 1. Korinther 14, 15, was ist nun? Ich will beten im Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Sprachengebet ist eine sehr gute Möglichkeit, um dauerhaft im Geist mit Gott in Verbindung zu bleiben. Ja, weil im Verstand kannst du ja nicht, kann man ja nicht ständig mit Gott reden. Aber im Geist ist es immer möglich, weil die Sprachenrede ja gegeben ist. Wenn du die Sprachenrede noch nicht empfangen hast, dann können wir im Anschluss auch für dich beten, dass du es empfangen kannst. Genau. Dann gibt es schließlich die verbale Kommunikation. Und das ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Braucht es auch Zeiten, wo man wirklich nur ganz auf den anderen ausgerichtet ist. Ganz mit dem anderen sich unterhält. Wo man auch nicht nebenbei, Fernsehen guckt, oder ist ja in einer guten Beziehung auch, dass man da nicht am Handy zockt oder nebenbei die Zeitung liest. Das ist ja dann auch nicht unbedingt eine gute Kommunikation in einer Beziehung. Und so ist es bei Gott auch. Gott will auch unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Genau, dazu gibt's auch eine Stelle in der Bibel, Matthäus 5, 6. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Gott möchte, dass wir unabgelenkt ihm begegnen und mit ihm sprechen. So, jetzt macht die Moni weiter. Dabei sollte diese Beziehung keine trockene, langweilige Angelegenheit sein oder irgendwie so wie eine Pflichterfüllung, sondern diese Beziehung sollte eine Kommunikation sein von Herz zu Herz, wie zwischen Freunden. Und Gott hat zu Mose auch schon gesprochen, wie mit einem Freund. Und Jesus sagt auch uns, dass wir seine Freunde sind, weil wir seine Stimme hören und weil wir das tun, was er sagt. Und deshalb dürfen wir unser Herz für ihn öffnen und ihm alles anvertrauen. Und umgekehrt vertraut uns Jesus alles an, was er vom Vater hört. Also es ist eine innige Liebesbeziehung, ja. Das, was wir heute auch im Lobpreis kam, auch war sehr schön. Jetzt gibt es einige Beispiele, an denen du dich orientieren kannst, wie du die Zeit mit Gott gestalten kannst. Also wie gesagt, es sollte keine religiös-gesetzliche Pflichterfüllung sein, die du jeden Tag machen musst. Und hinterher bist du vielleicht sogar ganz K.O. und denkst, da zum Glück habe ich es jetzt wieder hinter mir. Sondern diese Zeit, sie sollte wirklich lebendig sein, erfrischend, kraftvoll und einfach freudig und voller Kreativität. Und voller Kraft und voller Sieg. Das alles soll. Also wenn das alles mit dabei ist, ist es super, ja. Und da gibt es so bestimmte Punkte. Also es sollte keine starre Methode sein, aber es gibt so bestimmte Punkte, an denen du dich orientieren kannst. Also ich persönlich würde als allererstes, wenn ich merke, da muss noch irgendwas in Ordnung gebracht werden, bekenne ich das vor Jesus und bitte um Vergebung und er vergibt mir und dann ist die Sache geritzt, ja. Und dann kann ich schon mit freiem Herzen Gott danken und Gott danken ist wirklich eine gute Sache, das hebt mich schon heraus aus dem seelischen Jammertal sozusagen, in dem wir vielleicht ab und zu drin sind. Und in Psalm 50, Vers 53 steht zum Beispiel, Psalm 50, Vers 23. Ja, wer ein Dankopfer bringt, ja, der verherrlicht Gott und der bahnt selber einen Weg, dass er das Heil Gottes sehen kann. Also wenn du Gott dankst, auch wenn es dir überhaupt gar nicht danach ist, und du dankst ihm trotzdem, dann sieht Gott das als ein Opfer an und dadurch verherrlichst du ihn. Und da bahnst du selber den Weg, dass seine Kraft, seine Freude, seine Wunder und seine Hilfe wirklich freigesetzt werden. Ja, und der Himmel mit dazu. Ja, und ja, gut, und von dem Dank, da kommst du ja schon automatisch in den Lobpreis rein, ja. Da singst du dann Lieder für den Herrn und preist ihn mit lebendigen, frischen Liedern und ja, in dem Psalm steht mit Leib und Seele, mit allem, was zu dir gehört. Das heißt einfach auch, du kannst tanzen, du kannst springen, hüpfen, in die Hände klatschen. Einfach alles. Alles darf dabei sein. Ja. Jubeln, jauchzen. Und wenn du auch was über Lob lesen möchtest, da empfehle ich dir den Psalm 148. Der ist super. Das ganze Universum, der Himmel, die Erde, einfach alles lobt da den Herrn. Die Sonne, der Mond, die 10 Trilliarden Sterne, habe ich heute gelesen, gibt es. Ja. Wenn man sich überlegt, dass so viele Sterne schon den Herrn loben, Gott loben, dann ist es ja ein gewaltiger Lobpreis, schon allein durch die Sterne. Und dann kommen dazu Berge, Hügel, das Meer was, und alles, was darin ist. Die Bäume klatschen in die Hände, ja, die Vögel, alles lobt den Herrn und das Volk Gottes erst recht. Ja. Also das habe ich mir vorgestellt, ist so ein supermäßig bombastischer Lobgesang musste sein, wenn von überall her dieses Lob Gottes erschallt. Ja. Ja, und dann kommst du auch in die Anbetung rein, einfach wird es etwas ruhiger und wir schauen wirklich auf den Herrn, auf seine Herrlichkeit, auf seine Liebe. Und was noch hilfreich und auch wirklich gut ist, wenn du in anderen Sprachen singst, schon beim Lobpreis oder auch in der Anbetung, und das verändert auch nochmals die Atmosphäre, setzt eine besondere Salbung nochmal frei. Und da kann es auch sein, dass dann wieder Worte, dass dann Lieder ja, aus deinem Mund einfach kommen, fließen und die Melodie dazu. So wie Joshua Mills gesagt hat, jeden Tag kannst du dir ein neues Lied schenken lassen. Wenn es nur ein paar Sätze sind, aber wenn das so hervorfließt, ja, das ist einfach wunderbar und das hebt dich immer höher. Ja. Und wenn wir dann ganz da oben sind, ja, dann sind wir wirklich in der richtigen Dimension, auch in die Bitte reinzugehen, also in die persönliche Bitte, dass du deine Anliegen, Probleme, Nöte, dass du das einfach auf den Herrn wirfst. Und weil du ja jetzt schon oben bist, betest du nicht mehr problemorientiert, sondern von oben her und siehst schon die Hilfe und die Herrlichkeit und dass Gott es alles super macht. Ja. Also da bittest du schon so richtig im Glauben und dankst schon wieder dafür, dass alles erhört ist. Also wenn du all diese Lasten schon mal weg hast, ja, dann kannst du super gut in die Fürbitte gehen. Und da steht da in der Bibel, in Timotheus zum Beispiel, dass wir in erster Linie auch für die Regierung beten, einfach für alle Leiterschaft, sei es im säkularen Bereich oder im geistlichen Bereich, in der Gemeinde für die geistlichen Leiter, einfach für alle Leiterschaft. Die brauchen es am allermeisten und dann für alle Menschen. Und so wie der Heilige Geist dich leitet, muss er nicht jeden Tag eine bestimmte Liste abbeten, sondern der Heilige Geist leitet uns und gleichzeitig hören wir auch immer mit einem hörenden inneren Ohr, wo geht's lang, was betont jetzt der Heilige Geist, wofür ich beten darf, und vor allen Dingen auch das Proklamieren ist da noch wichtig, dass wir einfach auch das Wort Gottes, seine Verheißungen aussprechen, dass wir das Gute aussprechen, immer im Einklang mit dem Wort Gottes. Denn es steht da in Jesaja 55, Vers 11, jedes Wort, was aus unserem Munde hervorkommt, das kommt nicht leer zurück, sondern es bewirkt das, wozu es ausgesandt ist. Und das können wir wirklich im Glauben nehmen, dass alles, was wir aussprechen, über bestimmte Personen, Situationen, über unsere Nation, egal worum es geht, alles, was du aussprichst im Glauben, es geschieht. Manchmal sofort, manchmal musst du ein bisschen warten, aber es geschieht. Ja? Gut, und dann ist es auch noch wichtig, dass du wirklich auf die Stimme Gottes hörst, auch wenn er dir prophetische Worte gibt, Worte der Erkenntnis, einfach dir etwas zeigen will, auch gerade in Bezug auf das, was du gebetet hast. Und du kannst auch noch persönlich Gott Fragen stellen, ja, vielleicht bei wichtigen Entscheidungen, wie du dich entscheiden sollst. Also du kannst Gott im Prinzip alles fragen, weil wenn du schon so weit bist, bist du im Geist, ja, da kannst du ja nicht mehr in der Seele sein, und dann kommt ja auch von ihm die Antwort. Und die Antwort, da gibt es auch noch Zeichen dafür, dass du wirklich die Stimme Gottes gehört hast und keine andere, dass das von einem starken Frieden begleitet ist und dass es im Einklang steht mit dem Wort Gottes. Und ich möchte da einfach so ein kleines Beispiel jetzt noch von mir erzählen. Ich habe auch Gott mal gefragt, warum, ja, warum musste das so sein, dass eine meiner Freundinnen mit 40 Jahren sterben musste an AIDS und Krebs, obwohl sie wiedergeboren war, und hat zwei Söhne zurückgelassen, die dann Vollwaisen waren. Und ich habe das einfach nicht verarbeiten können. Und dann habe ich wirklich Gott gefragt, Vater, du kannst mir doch Antwort geben, ja? Und wisst ihr was? Er hat mir so eine super starke, bombastische Antwort gegeben. Das hätte ich nie gedacht. Und dann habe ich so einen starken Frieden bekommen, dass konnte ich einen Schlussstrich ziehen und die Sache beiseite legen. Dann habe ich es verarbeitet, ja? Also auch sowas kannst du ihn fragen, weil er ist dein liebender Vater. Oder auch mit Jesus, er ist unser Freund, dem kannst du alles sagen und alles fragen. Und wenn es wirklich mal eine, in Anführungszeichen, eine falsche Frage sein sollte, er hat bestimmt kein Problem damit. Okay, ja, und dann? Moment. Mal schauen. Ja gut, und dann möchte ich jetzt einfach danken. Noch danke, Vater, für die persönliche Beziehung zu dir durch Jesus. Ich danke dir, Vater, dass wir deine Kinder und auch deine Freunde sein dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass wir deine Stimme hören können. Und ich setze jetzt für uns alle eine neue Liebesbeziehung frei, von Herz zu Herz, mit dem Vater und mit Jesus. Ich bitte dich, Vater, gieße du ganz neu und noch mehr jetzt über uns allen den Geist des Gebets aus. Und ich setze noch mehr Freude frei an der Beziehung zu Jesus und dem Vater und ausgesonderte Zeiten mit ihm. Ich setze jetzt jeden Einzelnen frei, dass er permanent online ist mit dem Vater und mit Jesus. Und wenn jetzt noch jemand Handauflegung möchte für einen Durchbruch der Freude an der Gemeinschaft mit Gott, der darf jetzt aufstehen und Silke und ich legen euch die Hände auf und beten dann noch kurz. So, ich bete. Okay. Ja, ich setze einfach neue Freude frei für die Gemeinschaft mit Jesus, neue Freude in der Beziehung mit ihm, neue Liebe für die Beziehung mit Jesus, mit dem Vater. Ich setze es jetzt frei. In Jesu Name. In Jesu Name. Und Melada, ich spreche einfach neue Freude aus für eine starke Gemeinschaft mit dem Herrn. Starke Gemeinschaft, voll die Freude und noch intensiver und noch effektiver. Auch fürs Gebet, für die Fürbitte. Neue Stärke, neue Kraft, neue Salbung fürs Gebet, für die Gemeinschaft mit Jesus. In Jesu Namen. Ja, Ant, und ich setze jetzt neue Power und Kraft frei für die Gemeinschaft mit dem Herrn und Kreativität, schöpferische Kraft und dass du seine Stimme hörst und in Jesu Name auch prophetisches, ja, das prophetische setze frei, noch mehr davon in Jesu Name. Voller Freude, voller Kraft und Macht in Jesu Name. Jesu Name, noch mehr Kraft und Salbung für die Gemeinschaft mit dem Herrn, für das Gebet, für die Fürbitte. In Jesu Name. So, jetzt habt ihr ja gehört, was ihr für wunderbare Gemeinschaft mit unserem wunderbaren Gott haben könnt. Und wer möchte denn dieses Leben, diese innige Nähe, diese Gegenwart noch intensiver spüren? Wer möchte denn ein neues Leben bekommen? Ein neues Leben? Yes! Dann dürft ihr gerade mal aufstehen. Ja, das ist eine Entscheidung, die man sich gut überlegen muss, weil ihr bekommt ein neues Leben. Und das neue Leben ist nicht mehr das alte Leben. Und deswegen ist gut, wenn ihr euch das überlegt und aufsteht, wenn ihr auch wirklich sicher seid, dass ihr das einfach wollt. Ihr spürt es in eurem Herzen. Das ist der Zug, das ist der Zug zu näher zu Gott, tiefer zu Gott hin. Dann kommt er gerade her, dann betet ihr mir jetzt einfach dieses Gebet nach. Und dann werdet ihr zu Söhnen und zu Töchtern unseres wunderbaren Gottes. Danke, Vater, dass du uns schon immer geliebt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich alle Sünden, alle Krankheit, alles Leid getragen hast, dass du für mich gestorben bist und für mich auferstanden bist, damit ich jetzt ein neues Leben haben kann. Und ich empfange jetzt dein neues Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass von diesem Moment an alle meine Sünden, alle meine Fehler, alle meine Dummheiten, die ich gemacht habe, ausgelöscht sind vor dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, füll mich jetzt Und ich bitte dich, sei du jetzt mein Leiter und Führer. Und führe mich tiefer hinein in die Erkenntnis Gottes. Offenbare mir das Wort. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. So, herzlichen Glückwunsch. Jetzt habt ihr ein neues Leben. Und dieses neue Leben, ihr wisst vielleicht noch nicht, was das jetzt bedeutet, aber es kommt immer mehr hervor. Je mehr ihr mit unserem Gott geht, umso mehr werdet ihr erfahren. Und ich setze das jetzt noch in euch frei. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Füll ihn, füll ihn, füll ihn, dass er noch tiefer erkennt, was es heißt, mit dir Gemeinschaft zu haben, eins zu sein mit dir. In Jesu Namen. Amen. Danke, Herr. Danke für diese wunderbare Tochter, die dich jetzt angenommen hat und aufgenommen hat. Ich danke dir, Herr, dass du ihr zeigst, was es heißt, jetzt von neuem geboren sein, ganz neu zu sein. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du sie ganz neu, ganz tief füllst. In Jesu Namen. Amen. Oh, danke, danke, Herr. Danke für diese von neuem geborene Tochter. Danke, Herr, du hast dich schon so lange nach ihr gesehnt und du bist glücklich und du freust dich über sie. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du sie füllst. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie in Jesu Namen. Amen. Ah, danke, danke für diesen von neuem geborenen Sohn. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du mächtig, mächtig in ihm hervorkommst, mächtig durch ihn sprichst, mächtig durch ihn wirkst. In Jesu Namen. Amen. Oh, danke für diese wunderbare Tochter, für Valerie, die jetzt deine wunderbare Tochter sein darf. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du sie füllst, füllst, füllst und dir neue Erkenntnisse und Offenbarung gibt. Danke, Herr, dass sie immer tiefer hineingeht in dich. In Jesu Namen. Amen. Super, so viele neue Leute, die Jesus in sein Reich gezogen hat. Und das ist einfach ein Grund, Danke zu sagen. Und ich darf jetzt die Sammlung einnehmen. Und wie wir von der Monika gehört haben, ist allein das Dankesagen einfach auch eine Kommunikation mit Gott. Und auch das, was ihr auf dem Herzen habt zu geben, das zeigt einfach eure Dankbarkeit und drückt auch ein Stück weit den Lobpreis aus, den ihr einfach im Herzen habt. Und ich habe eine ganz super Stelle, und zwar, dass wir das richtig machen heute Abend mit dem Geben. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt freudige Geber. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Du sollst jetzt nicht geben, weil du das Gefühl hast, hey, jetzt die Anna sagt dir, du sollst geben, oder dein Nachbar guckt, gibst du auch? Okay, dann gebe ich auch. Ja, also es ist einfach eine Herzenshaltung dabei beim Geben, und wir sollen freudig geben und Gott liebt freudige Geber. Und was ich richtig krass fand, neulich, das war die Woche erst, habe ich mich nicht so gut gefühlt und bin dann ins Gebet gegangen. Und dann habe ich plötzlich im Beten angefangen, Danke zu sagen. Danke zu sagen für mein Sofa, danke für meine Wohnung. Und ich habe gar nicht mehr aufhören können. Das war so ein richtiger Fluss. Und nach dem Gebet habe ich gedacht, boah, jetzt hast du aber dich bedankt für 1000 Sachen. Jetzt interessiert mich das doch mal. Und ich bin nur auf dem Sofa gesessen und habe geguckt, was ich alles geschenkt bekommen habe von verschiedenen Leuten. Und es war echt krass. Ich habe mich nicht bewegt. Ich bin nicht aufgestanden. Nur das, was ich gesehen habe. Und es waren über 40 Sachen, die ich geschenkt gekriegt habe. Und es waren nicht mal die DVDs durchgezählt, weil die waren waren zu weit weg. Ich habe nicht sehen können, wie viele das jetzt waren, aber es war mindestens einer dabei und die ganzen Blumen, wo ich zu Hause habe, keine einzige davon habe ich mir selber gekauft. Und vor kurzem habe ich ja jetzt auch einen Sohn gekriegt und ich habe echt im Vergleich dafür, was der alles braucht, habe ich kaum was selber gekauft. Also es gibt auch eine Person, wenn wir die einladen, die bringt immer ein Päckchen Pampers mit. Und allein das, also wir sind so versorgt einfach mit allem. Wir haben so viel Geschenk gekriegt und es gibt immer noch Leute, die sagen, ich will was schenken. Und ich muss sagen, wart noch ab, ich weiß noch gar nicht, was wir brauchen, weil wir einfach im Moment alles haben. Und es ist einfach echt Grund, Danke zu sagen. Und wir haben jetzt hier einen Eimer. Oder vielmehr, ja, der ist schon schöner als ein Eimer, ein Gefäß. Und dort hat es auch Stifte drin und Verpflichtungserklärungen. Also da dürft ihr draufschreiben, was ihr geben wollt und bis wann. Dann könnt ihr es auch überweisen und am Ende des Jahres bekommt ihr dann eine Spendenbescheinigung. Und ihr dürft aber auch gerne in bar geben und mit Freude geben, ist ganz wichtig. So, hat jeder gegeben, der geben wollte? So, jetzt. Gut, dann dürft ihr die Hände ausstrecken, dann segnen wir noch die Sammlung. Vater, ich danke dir einfach dafür, dass wir dir auch geben dürfen, dass du uns zuerst gegeben hast. Und ich danke dir, dass du uns mit allem versorgst, was wir in nächster Zeit brauchen. Und ich danke dir, dass du uns darüber hinaus gibst. Danke einfach. Und wir empfangen deinen Segen. Amen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie kann das jetzt noch getoppt werden? Ich habe neues Leben bekommen, ich durfte in Gottes Reich investieren mit meinem Geld und sein Wort sagt, Geliebter, ich möchte, dass es dir in allem wohlergeht, also in jedem Bereich deines Lebens. Und ein großer Bereich, für den Jesus auch gestorben ist und den Preis bezahlt hat, ist als Heilung. Und meine Frage, gibt es jemanden, der akut, also der hier ist und der akut Schmerzen hat oder irgendwie irgendeine körperliche Belange, wo er sagt, oh, das quält mich heute schon den ganzen Tag, das muss weg. Gibt es irgendwo was oder Husten, Schnupfen, was wirklich weg muss? Alle schon geheilt. Auch gut, ein Wunder. Einer? Ja. Das ist ja schon mal... Wo tut's weh? Du darfst in die Mitte kommen. Okay, also es tut nicht weh, aber es ist okay, beim Sprechen merkst du es. Manchmal ist es ein bisschen rau und heißer noch. Okay, ja. Okay. Ich lege meine Hand auf. Okay, Und ich danke dir jetzt, Herr, für Georgs Stimmbänder, dass sie wirklich von göttlichem Öl durchflossen werden jetzt. Danke. Danke, dass deine Kraft jetzt voll reingeht, deine Entspannung in die Stimmbänder, Herr. Danke, Herr, dass du die Stimmbänder wieder völlig herrichtest, Herr, dass er wieder voll funktioniert. Ja, danke, Herr. Was auch immer die Ursache dafür ist, danke, dass es weicht, Herr. Danke, dass jede Belastung wirklich weicht dort. Ja, danke für eine völlig wiederhergestelltes Gefühl auch. Danke, dass jede Heiserkeit geht, Herr. Ja, ja, völlige Wiederherstellung. Ja. Ja. Ja, danke, dass es wirklich voll reingeht, Herr. Danke, dass es voll reinfließt, Herr. Ja. Danke, dass alles wieder hergestellt wird. Jede Belastung weicht auch im Gewebe. Danke, dass es einfach verschwindet und Leichtigkeit draufkommt. Yes. In Jesu Namen. Spürst du vom Gefühl her irgendwas, dass was anders ist? Okay, dann sagst du. Okay, Halleluja. Halt uns auf dem Laufenden. So, dann wollen wir noch ein paar Wunder hören aus der letzten Zeit. Gibt es irgendjemanden hier, der was Besonderes mit Gott erlebt hat? Möchte Zeugnis geben? Und zwar, also ich war so im Mai, also letzten Jahres, auf einer christlichen Konferenz in Frankfurt. Und das hat ja eine so christliche Gemeinde aus der Ukraine, wo ich herkomme, so organisiert. Und dann habe ich also ein Mädchen gesehen, dort bei dieser Konferenz. Die war so 20 Jahre jung, also bildhübsch. Und die hatte sehr, sehr trauriges Gesicht gehabt. Und ihre beiden Hände hatten auch so feste Bandagen, ja, und die konnte also kaum ihre Hände bewegen. Und ich habe für sie gebetet. Die hat mir erzählt, dass sie so eine Krankheit hat, dass bei kleinster Bewegung ihre Ader und platzen und die kann gar nichts mit den Händen tun. Und die war auch also sehr, sehr depressiv deswegen. Und ich habe für sie gebetet und da fuhr ich also ein paar also nach Stuttgart nach Hause und die hat mir erzählt, also ich habe sie ja so im Dezember nochmal gesehen, die hat mir erzählt, dass ich nach Stuttgart fuhr, hat sie plötzlich gespürt, dass also die Herrlichkeit Gottes, Kraft Gottes sie erfasst hat, ihre Hände, und es wurde ihr sehr, sehr warm in den Händen. Und die war ein paar Wochen danach also beim Arzt, und Arzt hat ihr diese Bandagen dann abgenommen und war total überrascht, hat er gefragt, was ist das auch, also was hast du gemacht, das ist ja alles so, ist ganz gesund, was ist mit dir los, ja? Ja. Halleluja. Und ja, total gesund, ja. Und die hat also total neues Leben, die ist kein bisschen depressiv, die ist vollkommen geheilt, also das war sehr, sehr stark. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, das sind natürlich... Du hast in Frankfurt sie gebetet, aber die Heilung hat sich manifestiert, als sie nach Stuttgart reingefahren ist. Nee, als ich nach Stuttgart fuhr. Ja, genau. Ja, die saß da in Frankfurt so und dann auf ihrem Stuhl, und ich fuhr dann auch also dann diese Zeit nach Stuttgart, ja. Okay, und da in dem Moment, als du nach Stuttgart genau. Fuhr, richtig, ja, aber ich war schon weg, ja. Ja, genau. Ja. Ja, das ist unser Gott, unser großer Gott. Und jetzt habe ich noch jemand? Keiner? Jetzt habe ich hier ein paar Zeugnisse geschickt bekommen. Leider ist nur noch eins übrig geblieben. Ja? Hast du die alle gelöscht? Oder? Mit den Hunden? Na, du hast schon alle erzählt. Das Einzige, mit den Hustenanfällen, das fand ich noch so schön, das hast du nicht erzählt. Ich lese es mal vor. Mit einer Belästigung hatte ich die letzten Jahre viele unangenehme Erfahrungen gemacht und erlebte oft das Gefühl von Erstickungsanfällen. Nun war ich seit 2 Tagen am Husten und schon sehr erschöpft. Hab mit Enno gebetet, jedoch alles blieb so, wie es eben gerade war. Dann etwas wütend und geschwächt rief ich, Jesus, hilf mir, was eigentlich nicht so meine Art ist. Dann hörte ich den Heiligen Geist sagen, du bist einfach zu nett zu den Dämonen. Ergreife deine Autorität, wie Georg euch das am Wochenende gelehrt hat. Okay, puh. Nun gut, dachte ich und sah meine Mutter innerlich zu ihren besten Zeiten in der Familie brüllen wie eine Löwin. Alles klar, dachte ich, so geht's und habe Autorität ergriffen. Habe Autorität ergriffen über die Hustengeister und sie sehr unfreundlich rausgeschmissen aus meinem gesamten System und unserer Wohnung. Dann schlief ich ein und wachte am nächsten Morgen auf und ich war vollkommen gesund. Der Spuk war nach 3 Tagen spontan vorbei, der früher fast 14 Tage gedauert hatte. Was für eine Überraschung, dass die Unfreundlichkeit meiner Mutter mir im geistigen Reich mal so wertvolle Dienste erweisen würde. Danke, Jesus, für deine Ermutigung, auch mal so richtig unfreundlich zu sein. Wir haben jetzt Jesus L. Wir haben jetzt Jesus erlebt mit der unter uns und das war wunderbar, aber es geht nicht zu Ende. Es kommt am Donnerstag wieder so eine Veranstaltung und das ist Happy Donnerstag. Das ist ja 2 Stunden Lehre von unserem Pastor mit zwischen Getränkepause im Gottesdienstraum des Glory Life Zentrum. Dann am Samstag ist wieder Glory Life Basic Kurs von 10 Uhr bis zu 13 Uhr. 10.30 Uhr bis 13 Uhr, genau. Und Sonntag wieder Herrlichkeits- und Wundergottesdienst mit unserem Pastor Georg Karl und Team wieder in unserem Gottesdienstraum im Glory Life Zentrum. Und dann unser Glory House Treffen in einem Monat. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Das haben wir noch nicht, oder? Für nächstes Glory House Zentrum. wieder hier um 19.30 Uhr. So, und wir haben jetzt wirklich wunderbare Dinge erlebt. Wir haben gesehen, dass Jesus wirklich Mitte unter uns ist. Er ist unser Herr und er ist unser Freund und er wirkt unter uns. Und wir haben Wort bekommen, wir haben alles bekommen, wir haben Zeugnisse gehört, was Gott wirklich machen kann. Und er kann noch viel mehr, das, was wir bis jetzt erlebt haben. Und deswegen sage ich, kommt, geht nach Hause, nimmt es alles im Herzen, bewegt es im Herzen, lasst das Wort wirken in euch. Und ladet Menschen ein und kommt wieder und die Bekannte, Freunde und alle Menschen zu gelegene und ungelegene Zeit verkünden wir das weiter und kommen wir wieder zurück in die Gottesdienste in Glory Life Zentrum. So, und jetzt möchte ich uns noch segnen. Der Herr segne dich und jeden persönlich, jeden Einzelnen. Abraham segne es auf jeden, für jeden Einzelnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen. Okay. Gut. Zeit. Jetzt haben wir, das Glory House hat etwa 1 Stunde 20 Minuten gedauert. Ja, das ist genau der Plan, also recht gut von der Zeit her. Ja. Kommentare, Anmerkungen, Gedanken. Schwere Gedanken. Okay, am besten immer zum Mikrofon kommen. Also ich fand das super gut, super lebendig, auch durch eure Zeugnisse und durch eure Beispiele. Und das Einzige, was man vielleicht machen könnte, dass man Fragen stellt, hat jemand Fragen, hat jemand vielleicht so Botschaft nicht verstanden oder sowas. Ja. Okay. Ja. Also da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das, ich glaube, man muss das einfach individuell vom Geist sich führen lassen, ne? Wie die Atmosphäre ist. Wenn man jetzt spürt, die Leute sind eigentlich ziemlich relaxed und oder die Atmosphäre ist ziemlich relaxed und da gibt es nicht jetzt irgendjemand im Raum, der dann ständig dazwischen redet oder irgendwie blödes Zeug redet, dann kann man das auf jeden Fall öffnen, auch die Lektion, auch zu nachfragen. Also das glaube ich schon, ne? Und kann sagen, ja, gibt es noch Fragen da dazu oder zu dem Punkt, habt ihr da noch irgendeine Frage dazu oder so, kann man schon machen. Ne? Man muss sich da halt führen lassen, wie die Atmosphäre von den Leuten her ist. Ja. Genau. Ja. Monique, mich würde interessieren, was dir Gott gesagt hat. Das hast du uns leider nicht verraten. Deine Freundin hatte dich gefragt. Ja. Genau. Weißt du noch, was Gott dir gesagt hat? Du weißt es gar nicht. Da müssen wir jetzt echt überlegen, weil ihr habt es dann so abgehakt. Da müssen wir das echt nochmal genau überlegen. Das kann schon sein, wenn es so weggelegt ist, ja. Aber das wäre meine Frage auch gewesen vorher. Also eigentlich habe ich immer darauf gewartet, was hat er denn gesagt? Weil das ist ja immer eine interessante Frage. Ne? Ich meine, es gibt ja in allen möglichen Facetten diese Frage, ne? Warum ist das da so passiert oder da so passiert. Ne? Also es ist immer interessant, was Gott sagt. Wobei ich tatsächlich glaube, Gott sagt sehr individuell dazu Dinge. In dem Fall hat er so zu dir gesprochen, dass es dir geholfen hat und das für dich erledigt war. Und da es für dich erledigt war, hast du sogar seine Antwort vergessen. Ja, ja. Auf sie bezogen, ja, ja. Das darf nie allgemein jetzt weitergeben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, okay. Alles klar. Ja. Gut. Okay. Sonst noch eine Anmerkung oder was ist euch sonst noch aufgefallen? Marie? Ich fand, dass es dieses Mal mehr Substanz hatte. Ich weiß nicht, woran das jetzt lag. Vielleicht einfach, weil es das zweite Mal auch war und einfach gesettelter war. Aber dieses Mal ging es einfach tiefer. Und da sieht man dann eigentlich auch, was es bringt, wenn man immer wieder diese Glory-Häuser macht, weil das jedes Mal einfach tiefer gehen kann. Natürlich auch je nachdem, wer da ist. Aber trotzdem, da legt sich dann einfach was drauf. Dann kommt es auch immer besser, weil je freier jeder redet, losgelöst vom Konzept, umso besser. Und das ist was man üben muss, einfach, ne? Komplett oder fast komplett, gerade bei Lehre oder so, von dem Konzept oder Bibelstellen oder so weiter abzuweichen und das dann einfach frei zu formulieren. Und das ist ein Üben. Das kann man nicht gleich, ne? Ist klar. Aber. Genau. Das ist ein Üben in der Praxis und das ist auch ein Üben, und da wollte ich euch einfach auch noch einen Tipp geben, ein Üben in der Vorbereitung. Wie bereite ich mich vor? Gerade wenn ich so eine Lektion lehre, wie bereite ich mich vor? Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen einer Lehre, also du hast ja hier eine vorgegebene Lehre, ja? Du kannst jetzt also diese Lehre nehmen und du liest dir die durch und die geht dir da in deinen Kopf rein und du verstehst es, was es sagt, ne? Und dann gibst du die von da wieder aus. Ja? Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, also das sage ich jetzt nicht, dass ihr das 100% so gemacht habt, aber es waren beide Ebenen waren drin, bei euch beiden. Ne? Also die eine Ebene ist die, okay, ich habe es verstanden, was es ist und das gebe ich weiter. Und die andere Ebene ist die, ich habe die Lehre hier oben reingelassen und sie ist in mein Herz reingefallen und in meinem Herzen hat sich was bewegt in eine bestimmte Richtung und ich habe im Geist eine Sicht bekommen, was Gott sagen will. Und dann gebe ich das von innen aus meinem Geist, das ist dann dein Geist, gebe ich das weiter, was hier rauskommt. Das gebe ich dann hier oben wieder rein. Also ich gebe raus. Das heißt, ich gebe es hier oben rein, es sinkt da durch, wird hier Waschmaschine, ja, und dann kommt es oben wieder raus. Das macht den Unterschied zwischen einer geistgeleiteten Lehre und einer, sagen wir mal, mehr auf der Ebene des Verstandes bleibenden Lehre. Ja. Wobei es nicht verkehrt ist, in einer Lehrlektion auch Sachen zu haben, die einfach im Verstand sind. Manche Dinge sind halt einfach auch vorgegeben und du selber hast jetzt vielleicht gar nicht die tiefe Offenbarung davon, also gibst du sie einfach mal als Information weiter. Aber je mehr in deiner Lektion an selber verstoffwechselter Offenbarung drin ist, umso auferbauender wird es für den Zuhörer. Weil es dann von Geist zu Geist kommuniziert. Ne? Und bei euch beiden waren unterschiedliche Ebenen in der Lehre. Mal war es mehr das, mal war es stärker so und dann war es wieder stärker hier. Ja? Und das ist ein Lernprozess, auch von der Vorbereitung her. Wie bereite ich mich vor? Allein die Tatsache, dass du sozusagen, oder auch beim Gebet zum Beispiel, ne? Allein die Tatsache, dass ich weiß, okay, dann bete ich das, was da steht, bringt noch keine Salbung hervor, sondern das muss für mich zur Substanz sein. Das heißt, gerade wenn ich zum Beispiel bete, muss ich die Augen schließen und muss einfach beten, was kommt. Wenn ich mich gut vorbereitet habe, dann wird was Ähnliches hervorkommen, was da auf dem Zettel steht. Sicher nicht wortgleich, das muss ja auch nicht. Wenn ich hier ein Gebet draufschreibe, dann ist es ja nur ein Beispiel. Dann ist es ja nicht, dass es jetzt so gebetet werden muss wörtlich, sondern geht es eigentlich darum, das Gebet drückt das geistliche Ziel dieser Lektion aus. Ne? Und das kannst du so oder so ausdrücken. Ja? Im Endeffekt geht es darum, was will der Geist Gottes über deinen Geist in den Geist der Leute transportieren? Ja? Und das fasst du zum Beispiel am Schluss mit dem Gebet zusammen. Ne? Und das wiederum ergibt sich stark aus dem, was selber durch deinen Geist verstoffwechselt ist. Ja? Es kann sein, dass zum Beispiel bei jemand, der lehrt, einfach bei dieser Lektion zum Beispiel, dass wenn da jetzt, sag mal, du hast 5 Punkte in dieser Lektion, die du durchmachst, kann sein, dass bei dir einfach sehr stark bei einem Punkt sich das sehr stark bewegt oder bei 2 von 5. Ne? Dann wird da ein Schwerpunkt drauf liegen und dann werden, zum Beispiel bei der Monika war sehr stark bei diesen verschiedenen Arten des Gebets. Da hat man gemerkt, das kam aus deinem eigenen Leben raus. Ja? Das kam aus dir raus. Das war dein Geistmensch, der sozusagen da gelehrt hat. Da bist du auch vom Konzept deutlich abgewichen teilweise, auch von der Reihenfolge her und so, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ne? Das ist ja gut so, sondern da kam einfach deine eigene geistliche Erfahrung, da wurdest du sozusagen zur geistlichen Lehrerin der geistlichen Söhne und Töchter. Ne? Und das ist der entscheidende Punkt. Man wird es nicht immer bei allen Punkten 100% so erreichen, aber das Ziel ist es, du hast in der Zeit der Vorbereitung, das ist wie so ein kreativer Prozess eigentlich. Jede Vorbereitung auf eine Lehre oder eine Predigt, egal was du machst, oder auch nur auf ein Gebet im Endeffekt. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel hier in dem Ablauf nur den Schlusssegen machst oder nur die Sammlung machst oder so. Zum Beispiel bei der Anna fand ich auch, war sehr stark der eigene Geist. Ja. Einfach kam einfach wirklich geistliche eigene Substanz hervor, einfach in das, obwohl das ja nur ein kleiner Part jetzt war mit der Sammlung, aber du hast gemerkt, da war was in ihrem eigenen Geist lebendig geworden durch die Aufgabe, die sie bekommen hatte sozusagen, ne? Und es kam aus dem Geist hervor, ne? Und das ist ein kreativer Prozess im Grunde genommen, der in deinem Geist stattfindet. Und je mehr davon stattfindet, umso freier bist du beim Lernen selber, weil du nämlich innerlich, du hast ja nicht mehr den Text in erster Linie vor Augen, sondern du hast die geistlichen Impulse vor Augen, innerlich. Du weißt, wo du geistlich hin willst. Ich weiß nicht, ob er 100% das versteht, was ich meine. Das muss man auch wieder im Geist erfassen im Endeffekt. Ne? Aber das ist ein Lernprozess. Ja? Und ich glaube, da sind wir alle auf dem Weg. Und beim einen ist es schon stärker und beim anderen weniger. Aber das kommt bei allen immer mehr und mehr hervor. Das glaube ich einfach, dass wir alle immer mehr auf dieser geistlichen Ebene lernen, die Dinge zu verstoffwechseln. Diese Lektionen sind immer nur Grundlage. Man hat jetzt zum Beispiel gemerkt, ich habe mal auf die Uhr geschaut bei euch beiden, war es so, die Silke war in 7 Minuten, glaube ich, fertig mit ihrem Teil. Ne? Monika hat 13 Minuten gebraucht, sodass insgesamt wieder 20 waren, wie es eigentlich sein sollte, ne, von der Zeit her. Automatisch ist es so, wenn du mehr eigene Offenbarung rüberbringst, wird es automatisch sofort länger. Wenn du tatsächlich einfach die Lektion mehr oder weniger 1:1 mehr oder weniger vorliest, dann bist du tatsächlich vielleicht insgesamt in 12, 13 Minuten durch. Ne? Und dann wird aber relativ wenig geistliche Offenbarung rüberkommen. Ne? Wenn du mehr Eigenes rüberbringst, dann kann es sein, dass du gar nicht alle Punkte schaffst, weil du halt dich auf Dinge festlegen musst an bestimmten Punkten und weil du auf bestimmten Dingen drauf bleibst. Und auch bei der Silke waren Punkte, wo man einfach gemerkt hat, da wird's jetzt was Eigenes. Ja? Und dann wieder bist du mehr in das reingerutscht wieder, okay, halt das wiedergegeben, was da steht. Ne? Und man merkt sofort den Unterschied. Ne? Und wie gesagt, da wird immer was dabei sein, weil es ja auch eine vorgegebene Lektion ist, wird immer vielleicht was dabei sein. Aber je mehr es eigene Substanz in dir hat, umso stärker ist es. Und das hat stark mit der Vorbereitung zu tun. Also es ist ein Prozess, den du in der Vorbereitung machst. Es ist halt ein Unterschied, ob du dich, sagen wir, im Verstand vorbereitest oder ob du dich im Geist vorbereitest. Der Verstand ist nur die erste Ebene. Ohne dass du es im Verstand natürlich verstehst, was da steht, geht es natürlich auch im Geist nicht. Aber dann, wenn du es im Verstand verstanden hast, was hier gesagt werden soll, dann muss es in deinem Geist arbeiten. Dann muss die Waschmaschine, die geistliche Waschmaschine laufen und dann kommen Impulse, dann kommen deine eigenen Erfahrungen, dann fällt dir was ein, fällt dir da was ein, oder fällt dir Zeugnis da ein oder das, was du da erlebt hast und so weiter. Und dann gewinnst du das Leben. Ja. Und je mehr das ist, umso stärker ist es. Bei allen Punkten, das gilt jetzt ja nicht nur für die Lehrlektion, sondern bei allen Punkten ist es so, je mehr du, sagen wir mal, du selber bist eigentlich, das ist es letztendlich, du selber als geistliche Person, ja, je mehr du selber als geistliche Person bist, umso mehr Impact hat es auf die Leute. Versteht ihr, wie ich meine? Genau. Ja, ja. Wenn mir jetzt so eine Lektion vorbereitet und, also ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, angenommen, bei mir tickert es jetzt total an, was Lobpreis angeht und was Danksagung angeht und so. Und ich würde da gerne ein bisschen mehr Zeit so verbrauchen. Und ich merke dann aber hinterher, jetzt fehlt mir einfach die Zeit, um in den 20 Minuten fertig zu werden. Ist es dann besser, dass ich mein eigenes eben abschneide und sage, das liegt mir jetzt zwar auf dem Herzen und ich denke, dass das jetzt heute dran wäre, aber ich möchte eigentlich die Lektion noch fertig kriegen? Oder wie macht man das dann am besten? Davon ausgehen schon, dass der Geist schon in dem Rahmen arbeitet, der vorgegeben ist vom Grundsätzlichen her. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass wenn er dir an einem Punkt ein bisschen mehr drauf sein lässt, dass er dann an einem anderen Punkt was dafür wegnimmt. Weil was das Ergebnis sicher nicht sein kann, ist, dass dein Glory House dann immer 2,5 Stunden dauert anstatt 1,5 Stunden. Ne? Weil da täuscht man sich dann auch oft über das, was wirklich der Geist dann ist. Ne? Weil man ist plötzlich bei allem. Jeder Prediger im Endeffekt, also ich zum Beispiel, ich kann Stunden predigen, ohne dass ich irgendwie zum Ende kommen muss, von mir aus. Ja? Solange die Leute davonlaufen, kann ich einfach weiter predigen. Und trotzdem muss ich mir irgendwann mal disziplinieren und sagen, so gut, jetzt kommen wir auf den Punkt, ne, weil es sonst einfach zu viel wird. Ne. Also du kannst grundsätzlich davon ausgehen, dass der Rahmen schon passt so. Ne. Aber du bist natürlich frei, in dem Rahmen dich so zu bewegen, dass du Schwerpunkte setzt. Ja, wenn jetzt eben der Lobpreis länger gedauert hat, dann kann man sagen, okay, gut, dann ist vielleicht die Lektion nicht ganz so lang. Oder an einer anderen Stelle. Oder der Geist macht es dann eh. Vielleicht an einem Abend dauert das Heilungsgebet 12 Minuten, weil viele für sich beten lassen. Am anderen Abend gibt es nur einen armen Kranken wie mich. Und dann und dann geht es in 3 Minuten. Ja? Verstehst? Und dann ist plötzlich da wieder die Zeit gewonnen. Also grundsätzlich, glaube ich, sollte man immer das Ziel der Zeit vor Augen haben. Also das sollte so innerlich sollte es sein, okay, in 90 Minuten bin ich im Grunde genommen im Wesentlichen da durch. Ja. Wo das dann an einer oder anderen Stelle ein bisschen geschoben wird oder rumgeschoben wird, glaube ich, das ist nicht so entscheidend. Ja. Okay? Weil generell soll schon für den geistlichen Fluss Raum sein, aber manchmal ist tatsächlich auch so, das ist manchmal Gratwanderung, manchmal du hast unter Umständen immer noch mal einen Impuls, was du noch sagen kannst, und noch mal einen Impuls, und noch mal. Und tatsächlich muss man sich manchmal dann auch als Leiter disziplinieren und sagen, okay, jetzt schneide ich das wirklich an einem bestimmten Punkt ab, ich bringe es auf den Punkt einfach. Ne? Das ist jetzt, so zum Beispiel bei dir auch am Schluss, deswegen habe ich zu dir immer gesagt, ja, du machst die Überleitung, du musst es so weit führen, bis die Silke übernehmen kann. Ne? Das heißt, du musst irgendwann mal einen Knopf dran machen. Ne? Du kannst nicht einfach nur irgendwelche Impulse weitergeben und dann spielt die Luitraut weiter und dann spielt man immer weiter und immer weiter und immer weiter, weil du bist diejenige, die in charge ist. Ja? Du bist diejenige, die jetzt die Autorität hat und die ist entweder die Autorität ergreift und dann geht's weiter oder sie nicht ergreift und dann plätschert es halt irgendwie so vor sich hin. Ne? Und das ist der entscheidende Punkt. Ne? Und das ist auch bei allen Dingen, das ist auch bei der Lektion der entscheidende Punkt. Du musst irgendwann dann den Absprung machen und sagen, so und jetzt beten wir. Ja? Oder jetzt fassen wir das Ganze zusammen. Ja? Punkt. Okay? Ist ein Lernprozess. Ist total. Aber ich finde es super. Ihr habt euch alle total Mühe gegeben und es war wirklich bei euch allen, merkt man einfach, ja, da ist was dahinter und das hat totales Potenzial. Ja. Der eine ist schon mehr in der Lehrgabe, schon zu Hause, der andere noch nicht so stark. Das macht aber nichts. Ne? Sondern jeder ist auf dem Weg und jeder wächst. Ja. Super, ja, geben wir allen nochmal einen Applaus. Alle, die ihr mitgemacht habt. Ne? Hat jemand von denen, die jetzt heute Abend entweder gelehrt oder irgendeinen Teil übernommen haben, hat da jemand noch konkrete Frage zu seinem Part in irgendeiner Form, wo du noch gern was wissen möchtest? Ja, zum Lob? Ja. Und zwar habe ich mich gefragt, ich bin mir ein bisschen komisch vorgekommen, weil wir sind ja irgendwie, eigentlich sind wir ja unter uns. Also, und von daher habe ich mich manchmal gefragt, muss ich jetzt vom Glory Life Publikum ausgehen oder, also, ich habe jetzt ganz lustig und munter in Sprachen gesungen und so. Und da habe ich mich dann gefragt, was. Nee, also wenn wir jetzt hier Lobpreis machen, dann machen wir ja Lobpreis. Das ist einfach Lobpreis. Wir machen jetzt hier kein Schauspiel oder so. Ja. Klar, jetzt bei der Bekehrung ist ein bisschen ein Schauspiel natürlich, weil wir alle schon bekehrt sind. Aber es war gut, also du hast es gut gemacht, super war. Es war super, also da hätten wir jetzt Tatjana oder einen Tobi sofort austauschen können gegen einen Ungläubigen und es hätte voll gepasst. Das war total gut gewesen. Das war super. Aber das ist klar, natürlich müssen wir da ein bisschen das spielen, weil es keine Ungläubigen gibt. Aber ansonsten, bei all den anderen Sachen soll es natürlich, wenn wir es hier üben, soll es trotzdem natürlich so stark wie möglich vom Geist und vom Herzen und damit also auch für uns hier, weil wir wollen ja auch aufgebaut werden. Und im Glory-Haus, wenn die stattfindet, tut man dann in Sprachen singen? Das kommt ganz drauf an, wie du geführt bist, ne? Also auf jeden Fall gibt es kein Verbot, in Sprachen zu singen. Wie gesagt, wir sind nicht seeker-sensitive in dem Sinn von, wo könnte irgendjemand Anstoß nehmen und das lassen wir alles weg. Verstehst du, kann auch jemand Anstoß nehmen, dass man jemand die Hand auflegt. Sag, was, Handauflegung, das gibt's nicht. Bei mir in der Kirche gibt es sowas nicht. Kann alles sein. Ne? Verstehst du, jemand kann Anstoß nehmen an dem, was du lehrst. Also du kannst nicht anpassen jetzt an das, sondern letztendlich, worauf das Glory House setzt, ist auf die Kraft Gottes, das Wort Gottes und natürlich die Gemeinschaft im Kleinen, die einfach auch den Menschen ermöglicht, wirklich zu wachsen. Ich habe es jetzt wieder in Hamburg gesehen. Die haben ja eine Gruppe auch, die heißt jetzt noch nicht Glory House, aber eine Gruppe eigentlich für Leute, die neu dazugekommen sind von der Christine. Und die Leute, die da in der Gruppe sind, die sind einfach, das sieht man einfach, die wachsen total. Und die sind auch begeistert. Gerade jetzt die eine, die von der, wer hat das Zeugnis vorgelesen? Silvi von der Janine zum Beispiel, die geht dort in die Gruppe, seitdem sie sich, oder relativ kurzfristig, nachdem sie sich bekehrt hat, ist sie da in die Gruppe gekommen. Und die spricht immer ganz begeistert und sagt, also das ist so toll, dass ich da dabei bin. Und die wächst einfach total. Und das soll das Ziel der Glory Häuser sein. Und dazu müssen die Leute das kennenlernen, was wir zu geben haben und nicht wir erstmal auf die Ebene gehen, wo sie vielleicht kennen. Weil sonst können wir irgendwo im Pult aufstehen und einen Vortrag halten oder so. Das kennen sie dann vielleicht. Ne? Aber das ist ja nicht die Kraft Gottes. Gut. Okay. Wie ist es noch mit Raum geben für Eindrücke der Anwesenden? Ja, das wäre bei dem Teil von der Manuela möglich, ne? Sie hat jetzt ja selber Eindrücke gehabt auch, ne, was Gott sagen wollte. Aber klar, sie hätte natürlich auch sagen können, hat irgendjemand einen prophetischen Eindruck noch. Das ist immer eine Möglichkeit. Ne. Aber das muss man nicht jedes Mal. Ja, so hattest du es vor Augen, ja. Okay, ja. Ja, das, wie gesagt, das kann ja auch mal so oder mal so sein. Ne. Man muss ja nicht immer, das muss ja auch kein Programm sein, aber man kann natürlich fragen, ob jemand Eindrücke hat. Aber wenn man eh weiß, okay, sind alle ungläubig, dann, die jetzt da sind, dann wird man das wahrscheinlich eher nicht fragen. Ne. Ja, dann spürst du es einfach, dass es dann nicht passt. Ne? Du spürst ja auch, ob das im Raum ist oder prophetische Worte im Raum sind. Nicht in jeder Atmosphäre sind prophetische Worte im Raum. Es gibt prophetische Atmosphären, da hat plötzlich praktisch jeder irgendein Wort, ne? Weil das so stark anspringt. Und dann gibt es Atmosphären, die sind nicht so stark prophetisch aufgeladen. Da haben dann nur die ein Wort, die immer ein Wort kriegen können von Gott, weil sie einfach da starke Gabe haben. Ne? Und dann gibt es Atmosphären, da ist es wirklich schwierig, ein Wort zu kriegen. Ne? Gut, noch eine Frage von denen vielleicht, die irgendeinen Part übernommen haben heute Abend? Ist da noch irgendeine Frage? Weiß Klärchen? Was auch noch ein Punkt war, was ich dachte, wenn das dieselbe Person ist, die das alles macht, meistens wird es ja dann so sein, dass es eine und dieselbe Person ist, dann ist es sicherlich sinnvoll beim Bekehrungsaufruf, wenn man praktisch übernimmt, ja, also in dem Fall war ja die Übernahme eigentlich von dem Gebet von der Monika zum Bekehrungsaufruf, ne, dann könnte man natürlich, das war jetzt nicht möglich, weil ihr ja einen Split hattet, aber man könnte zum Beispiel bei der Lektion, könnte man gut aus dem aus dem Ende der Lektion eigentlich zuerst einen Bekehrungsaufruf machen und dann sagen, so, und wer möchte noch tiefer in der Beziehung wachsen? Man könnte da jetzt einfach sagen, wer möchte diese Beziehung kennenlernen, einen Bekehrungsaufruf machen und dann dieses Gebet zum Beispiel auch machen. Ne? Das wäre in dem Fall jetzt gut möglich. Also gerade an dem Punkt, dieses Schluss, dieses Zusammenfassen der Lektion und dem Bekehrungsaufruf, da kann man schon kreativ jonglieren, wie man das optimal verbindet. Ne? Weil sonst ist es fast wie zweimal das Gleiche. Ja? Also so war es ja auch so, du hast gesagt, so, jetzt beten wir noch für die, die eine tiefere Beziehung wollen. Und im Prinzip hast du das dann auch wieder im Wesentlichen nochmal gesagt. Ne? Und das macht natürlich dann in der realen Atmosphäre dann keinen Sinn, sondern da müssen wir das dann irgendwie verbinden. Ne? Oder eins draus machen. Ne? Manchmal ist es sinnvoll, zuerst den Bekehrungsaufruf zu machen, und dann ein Aufruf, der für Leute mehr allgemein ist, auch für die anderen. Ne? Und manchmal kann es auch sinnvoll sein, das hängt auch damit zusammen, wie die Leute schon von ihrer Bereitschaft zu reagieren sind. Wenn die Leute, gerade die neuen Leute, die sich jetzt bekehren können, noch nicht so offen scheinen oder noch nicht so bereit scheinen, jetzt zu reagieren auf einen Aufruf, dann macht es Sinn, vorher einen Aufruf zu machen für Leute, die schon bekehrt sind, aber die einfach tiefer gehen wollen. Also das, was Monika gemacht hat, ne, war ja mit 7 Aufruf für Leute, die schon bekehrt sind, aber tiefer gehen wollen, dann sehen nämlich die Unbekehrten schon, aha, da stehen Leute auf und dann wird für die gebetet, ach so geht es. Und wenn dann der Bekehrungsaufruf kommt, dann wissen sie schon, wie es geht und brauchen bloß nachlaufen. Das ist ja leichter unter Umständen. Aber wenn eh schon das im Raum ist, dass es irgendwie Freiheit da ist, dann kann man auch gleich den Bekehrungsaufruf machen und hinterher das vertiefen. Das macht geistlich durchaus auch Sinn. Ne? Gut. Ja, also wir werden einfach in nächster Zeit werden wir einfach weiter da trainieren mit dem Ablauf des Glory Houses und so weiter umgehen. Wir werden jetzt das nächste Mal werden wir nicht nochmal eine Glory House Lektion machen, sondern das nächste Mal möchte ich gern zum Thema machen den Umgang mit Menschen. Generell den Umgang mit Menschen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, auch für Gloryhäuser, aber nicht nur für Gloryhäuser, sondern überhaupt für jeden im pastoralen Team oder wo auch immer, im Heilungsteam, wo auch immer du dienst. Wie gehe ich mit Menschen um, leichten Menschen und nicht so leichten Menschen und diesen und jenen Menschen? Wie gehen wir überhaupt aus der Herrlichkeit? Wie sprechen wir Menschen an? Was ist der richtige Leiterschaftsstil? Ja, sind wir eher so die strengen Zuchtmeister oder was sind wir? Oder sind wir die alles durchgehen lassen und jeden machen lassen, was er will? Oder was sind wir jetzt? Ne? So, also darüber möchte ich einfach das nächste Mal ein bisschen sprechen. Das heißt, es ist unabhängig von den Gloryhäusern natürlich interessante Sache. Und dann werden wir, ich würde gerne es so machen, wenn das bei euch möglich ist, würde ich gerne am 7. Februar, also jetzt in 4 Wochen, den nächsten Termin machen. Das ist jetzt ja möglich, weil wir da nicht in Kenia sind. Also können wir 7. Februar machen, den Dienstag in 4 Wochen. Und dann könnte man nämlich nochmal einen Dienstag machen, am 7. März, unmittelbar bevor die Gloryhäuser losgehen. Weil wir haben es jetzt so gedacht, dass wir es von den Terminen so machen, dass die Gloryhäuser immer am 2. und 4. Dienstag im Monat sind. Immer am 2. und 4. Und da wäre dann das erste Glory House der 14. März in dem Fall, weil der 28. Februar ist ein Dienstag. Ja. Und insofern könnten wir am 7. März dann nochmal ein Mentoring-Treffen machen und dann die Woche drauf mit den Glory Häusern beginnen, ja, am 14. März. Weil wir, den 2. und den 4. Dienstag im Monat machen wollen. Und da weiß ich noch nicht, was wir dann da vom Thema her machen, aber auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal, werden wir diesen Umgang mit Menschen aus der Herrlichkeit heraus, darüber werden wir das nächste Mal ein bisschen sprechen, über Jüngerschaft einfach generell, wie führe ich Leute in die Jüngerschaft und so. Ich habe euch auch noch einen Zettel, den gebe ich euch nachher noch mit, den könnt ihr schon mal mit nach Hause nehmen und schon mal ein bisschen studieren. Was ganz wichtig ist, einfach nochmal zu dem ganzen Thema Gloryhäuser. Ich glaube schon, das wollte ich einfach auch noch weitergeben, ich glaube schon, dass dieses Thema Gloryhäuser als großer Schwerpunkt für uns sein wird in der nächsten Zeit. Natürlich neben der Schule auch, Glory Life Schule und so weiter und unseren Gottesdienst und all dem, was sonst läuft. Aber ich glaube schon, es hat was auch mit dem zu tun. Der Andreas hatte ja dieses interessante prophetische Wort an Neujahr, wo er gesagt hat, es geht vom Angeln zum Fischen. Und es wird ein Netz sein. Und ich sehe das immer klarer, diese Gloryhäuser, die werden das Netz formieren. Immer mehr. Und diese Gloryhäuser sind eigentlich nichts anderes. Mir ist es auch erst im Werden, denn wir das so langsam entwickelt haben, aber mir ist immer klarer geworden. Eigentlich ist das, was wir hier machen, ich habe ja gesagt, wir machen hier Jüngerschaft. Das heißt, wir trainieren euch, Irina und ich im Prinzip, wir trainieren euch eigentlich in dem, was wir seit 23 Jahren als Pastoren immer gemacht haben. Ja? In den ersten Jahren haben wir es noch stärker selber gemacht natürlich, da war die Gemeinde auch noch kleiner, haben wir es noch stärker selber gemacht, weniger delegiert. Aber letztendlich haben wir euch das oder geben wir euch das weiter, was von der Neubekehrung bis zur Schule quasi Leuten weitergegeben wird, damit sie wirklich an der Gemeinde andocken. Lebensbereinigung, Befreiung, all diese Dinge, Grundlagen, ja, all diese Dinge geben wir euch weiter und gleichzeitig geben wir euch weiter, wie leite ich einen kleinen Gottesdienst? Weil das ist ja eigentlich nichts anderes, ja? Das ist ein kleiner Gottesdienst eigentlich, ne? Also ihr lernt eigentlich zwei Dinge. Zum einen den Umgang mit Menschen, generell den Umgang mit Menschen. Wie führe ich Menschen vom Punkt A zum Punkt B? Ja? Was ist der Punkt B, wo sie hin müssen? Punkt A ist unterschiedlich, die kommen von allen möglichen Orten her, geistlich gesprochen. Aber Punkt B ist der Punkt, wo sie jünger sind. Ja? Also wie führe ich Menschen von dem Punkt, wo sie noch nicht wirklich zu Jüngern geworden sind, wo sie noch gar nicht so richtig wissen, worum es geht, zu dem Punkt hin, wo sie wirklich angedockt haben und verbindlich dabei sind und voll mitfließen und voll drauf sind, getauft sind, zugehörig sind, in der Schule sind, einfach dabei sind. Ja? Wie führe ich Leute von dem Punkt, wo sie jetzt stehen, zu diesem Punkt? Das ist ein wesentlicher Punkt. Darüber haben wir ja viele, viele Lektionen hier schon gemacht. Das ganze Thema Lebensbereinigung, Befreiung und so weiter sind Punkte auf diesem Weg. Ja. Also das ist das eine, was wir euch weitergeben. Ja. Wie führe ich die Leute in der Jüngerschaft weiter? Und das andere ist, wie leite ich einen Gottesdienst? Also eigentlich ist es so, das Ergebnis dieser Jüngerschaftstreffen ist eigentlich fast automatisch, ein Glory House zu leiten. Also wenn du bisher das noch nicht auf dem Herzen hattest, würde ich sagen, überlegst dir nochmal, ob du es nicht vielleicht doch von Gott aufs Herz bekommst. Wie gesagt, ich will da keinen Druck ausüben in irgendeiner Form. Und ich sage jetzt auch nicht, jeder muss das machen. Das ist jetzt nicht, es gibt unterschiedliche Gaben und unterschiedliche Fähigkeiten, das ist ganz klar. Und die Mentoring-Beziehung zu euch ist auch davon unabhängig, ob jemand jetzt ein Glory House macht oder nicht macht. Aber ich hatte es jetzt schon so gesehen, dass wenn diese Glory Häuser starten, dass ich dann schon den Schwerpunkt darauf legen möchte, wirklich die Glory House-Leiter weiter im Glory House leben, zu mentoren. Das heißt, wir werden dann diese Treffen wirklich nur noch für die Glory House Leiter machen, ab dem Moment, wo das dann losgeht. Weil nur da macht es dann auf die Dauer Sinn, wo man richtig dann auch arbeiten kann. Ja, weil dann kann man aus der Praxis in die Praxis sprechen. Ja. Das heißt nicht, dass wir zu anderen, die jetzt kein Glory House machen, nicht weiterhin eine Mentoring-Beziehung haben und du uns fragen kannst und in deinen Situationen oder in deinem Dienst, den du hast. Aber ich glaube schon, es ist immer wichtig ist, wenn du was vermittelt bekommst, musst du es auch umsetzen im Endeffekt. Weil sonst verpufft es wieder. Weil in 3 Jahren hast du das wieder vergessen, was du jetzt hier gelernt hast. Ja, wenn du es 3 Jahre nicht anwendest, kannst du davon ausgehen, dass es wieder weg ist. Ja. Und insofern ist es wichtig, das umzusetzen. Und da, wo es umgesetzt wird, da bringt es auch Frucht und multipliziert sich und wird reproduzieren in Form von Menschen, die einfach reingezogen werden. Weil jedes Glory House ist im Grunde genommen, ich habe das so gesehen, wie so ein Knotenpunkt im Netz. Ja, ein Netz besteht ja aus verschiedenen Knotenpunkten. Ein Netz ist nur so gut, wie viele Knotenpunkte es hat. Je mehr Knotenpunkte ein Netz hat, umso engmaschiger ist und umso weniger fällt einer durch. Also das optimale Ziel ist, am besten wäre es, in jedem Dorf ein Glory House zu haben, sage ich mal. Ist in unserer heutigen mobilen Zeit nicht unbedingt total notwendig, weil die Leute ja durchaus bereit sind, Strecke zu fahren. Und es wird auch nicht so sein, dass jetzt die Glory Häuser nur regionale Glory Häuser sind. Also dass praktisch man sagt, okay, also sich Glory House in Silmingen, da dürfen jetzt nur die Leute aus dem Umkreis von 10 Kilometer um Silmingen rumkommen. Und weil dann kommt das nächste Glory House und alle, die in dem Umkreis sind, müssen dann in das Glory House gehen. So wird es nicht sein, sondern es soll schon so sein, dass die Leute sich individuell führen lassen können, wo sie hinwollen. Und wenn sie sagen, ich fahre lieber 30 Kilometer und gehe dann in das Glory House, dann ist es auch okay, ja, auch wenn sie noch ein anderes Glory House hätten, das vielleicht 10 Kilometer entfernt ist. Also es kommt nicht unbedingt auf die Entfernung an sich an, aber allein die Tatsache, dass es verschiedene Anlaufstellen an verschiedenen Orten gibt, ja, und nicht nur örtlich, sondern auch persönlich, ja, einfach verschiedene Leiterpersönlichkeiten gibt, die Anlaufstellen für Menschen sind, bewirkt, dass das Netz insgesamt engmaschiger wird. Und einfach die Ernte ganz anders eingebracht werden kann. Leute ganz anders zu Jüngern gemacht werden können. Ja, weil die Sache ist ja immer die, in dem Maß, wie Leute zu Jüngern werden, bringen sie wieder andere hervor, bringen wieder andere mit, ja, und bringen wieder Jünger hervor. Jünger bringen Jünger hervor. Das heißt, es geht tatsächlich um diese Multiplikation. Ja? Und ich glaube einfach, ich habe das wirklich so gesehen, das Ganze, das ist wie fast wie so ein Schneeballsystem. Ja? Also nicht im negativen Sinn, aber du kennst es, das ist wie so eine Lawine, kannst du auch sagen. Ja? Wie so ein, ja? Es beginnt praktisch, wir beginnen mit einer bestimmten Anzahl Gloryhäusern, so viele wie halt bis zu dem Zeitpunkt sich dafür entschieden haben, das zu machen. Mit denen beginnen wir. Und dann wird es aber so sein, jeder Glory House Leiter wird weiterentwickelt, wird sich selber wieder beginnen zu multiplizieren und zu reproduzieren, ja? wird so wie du gementort wirst, wirst du wieder zu Mentor. Ja? Das heißt, aus denen, die in diesen Glory Häusern, wo man einfach auch sieht, dass die Frucht hervorkommt und dass Leute gezogen werden und dass da was vorwärts geht, aus denen heraus wird Gott dann wieder Leute rufen, die dann wieder zukünftige Glory House Leiter wieder mentoren. Das heißt, du wirst zum Beispiel in deinem Glory House dann irgendwann sehen, oh meine Güte, der könnte, hat doch eigentlich auch das Potenzial, wenn ich den ein bisschen mentore, dass er vielleicht da reinkommt, dass er selber sowas leiten kann. Ja? Und dann kann er auch zu diesen Treffen dazukommen und dann wird er irgendwann eingesetzt und wird auch ein Glory House Leiter. Und dann hast du wiederum genauso ein Mentoring, eine Mentoring-Gruppe wieder unter dir sozusagen, ja, von Glory House Leitern. Irgendwann mal bist du dann nicht nur ein einzelner Glory House Leiter, sondern du bist irgendwann mal ein Leiter von so einem ganzen Teil dieses Netzes. Oder man könnte auch sagen, von so einem kleinen Glory House Netz, vielleicht von 5 Glory Häusern oder von 10 Glory Häusern. Und so geht's weiter. Und irgendwann mal bist du vielleicht sogar vollzeitlicher Pastor oder was auch immer, weil du so viele Glory Häuser zu betreuen hast, dass sich das lohnt, dich anzustellen. Ja, du musst groß denken. Ja, wenn du, sagen wir mal, du hast 7 oder 8 Gloryhäuser, in die jedes dieser Gloryhäuser kommen, sagen wir mal 8 oder 9 Leute im Durchschnitt, dann sind es, wenn ich jetzt mal so ausrechne, um die 60 Leute. Das kann ein Pastor ernähren. Verstehst? Also das heißt nicht, dass das jeder jetzt wird oder jeder werden muss, aber ich sage nur, das ist das multiplikative Potenzial des Ganzen. Und je mehr wir das einfach reinkriegen, dass es wirklich auch um diese Reproduktion geht und um diese Vermehrung auch der Frucht geht, ja, umso schneller wird sich das Ganze multiplizieren. Und das ist eben das auch, was ich wirklich will in diesen Treffen mit den Glory House Leitern dann. Ich will wirklich diese Multiplikation und diese Fruchtbarkeit einfach weiter anfachen und dir einfach zusprechen und dich darin mentoren und gleichzeitig dir das aber auch von der Kraft her einfach zusprechen und reingeben, sodass du einfach wirklich in deinem Glory House erfolgreich bist. Ja? Dass du da nicht nach 3 Monaten gefrustet kommst oder nach 4 Monaten sagst, es sind immer die gleichen 3 Leute und es geht irgendwie nicht weiter und so. Ne? Sondern dass es wirklich, dass du selber zur Frucht, zum Fruchtbringer noch stärker, ich meine, jeder von uns bringt schon in gewissen Bereichen ja Frucht, das ist ja klar. Aber das wird das Ganze nochmal mehr fokussieren, weil worum geht's Gott letztendlich? Gott geht's immer um Menschen. Gott geht's nicht um einen Dienst. Ja, du kannst einen Heilungsdienst haben und dann gebraucht Gott dich halt, den mal zu heilen und den mal zu heilen und den mal zu heilen. Und das ist eine schöne Sache und es braucht ja alles. Es braucht unterschiedliche Gaben. Aber letztendlich geht's Gott immer um den ganzen Menschen. Das heißt, was Jesus, die ultimative Jesus-Ähnlichkeit ist eigentlich die, dass du als ein Jünger von ihm Jünger hervorbringst. Weil er hat Jünger hervorgebracht. Er hat nicht nur Kranke geheilt, er hat auch nicht nur Gebundene befreit, er hat auch nicht nur mal hier oder da mal eine Lehre weitergegeben, sondern er hat Jünger hervorgebracht. Das heißt, der ganze Jesus, sage ich mal, der ganze Christus ist derjenige, der Jünger hervorbringt. Und da hinein möchte ich einfach gern jeden Einzelnen von euch immer mehr hinein mentoren. Dass er da hineinwächst, versteht er? Dass er zum Vollmaß des Wuchses Christi kommt, hat ja Paulus schon gesagt. Und zum Vollmaß des Wuchses Christi kannst du gar nicht kommen, wenn du, sagen wir, auf die Dauer zum Beispiel nur, also ich sage jetzt auf die Dauer, verstehst du? Das ist ja, wenn Leute zum Glauben kommen, ist es schon eine starke Sache, wenn sie beginnen, Kranken die Hände aufzulegen und die werden gesund, ist super. Aber wenn du auf die Dauer nur deinen ganzen Dienst nur darin siehst, Kranken die Hände aufzulegen, dass sie gesund werden, dann ist es wahrscheinlich noch nicht 100% die Offenbarung dessen, was Jesus in dir tatsächlich ist. Verstehst? Weil er lebt ja in dir. Und die Frage ist ja, wer ist er? Die Frage ist ja gar nicht so sehr, wer bist du, sondern die Frage ist ja zunächst mal die, wer ist er? Und daraus ergibt sich, wer du bist. Verstehst du, was ich meine? Weil da kommt, dann kommt sofort die, ja, das bin ich aber nicht. Ja, Moment mal, Moment. Weißt du, ich habe mich entschieden, auf meinem Weg der Nachfolge, ich habe mich entschieden, immer mehr Jesus ähnlich werden zu wollen. Und nicht mich irgendwann auf meinem Weg festzulegen und zu sagen, ja, das bin ich jetzt und dabei bleibt's. Sondern ich will weitergehen, verstehst? Ich will mehr und mehr das Vollmaß des Wuchses Christi in mir selber hervorbringen. Und das heißt für mich, soweit bin ich schon im Stand der Erkenntnis, dass ich weiß, das heißt, ich muss letztendlich den vollen Christus in anderen multiplizieren. Das heißt, andere müssen wiederum zu Multiplikatoren werden. Sonst habe ich meinen Auftrag aus meiner Sicht nicht erfüllt. Versteht ihr? Und da glaube ich, sind diese Gloryhäuser ein wesentliches Tool, durch das solche Christus-Persönlichkeiten hervorkommen werden. Die Leiter der Gloryhäuser gehen voran und kommen als erstes hervor, aber dann bringen sie weitere Leiter hervor und die kommen hervor und die bringen weitere hervor und die bringen weitere hervor und die bringen weitere hervor. Letztendlich geht es um diese ständige Multiplikation. Und im Endeffekt glaube ich sogar, wenn wir wirklich das Wort Gottes ernst nehmen, jetzt gehen wir wirklich vom Wort Gottes aus, nicht von unserer Erfahrung, sondern vom Wort Gottes. Aber wenn wir wirklich das Wort Gottes ernst nehmen, dann glaube ich, dass wenn wir tatsächlich mehr und mehr dahin kommen, dass jeder Sohn und jede Tochter zur vollen Mannesreife kommt, dann muss eigentlich am Ende jeder fähig sein, zum Beispiel ein Glory House zu leiten. Also jeder Gläubige in unserer Gemeinde. Ich spreche jetzt nicht nur von uns hier. Sondern jeder, der bei uns zum Glauben kommt, muss irgendwann fähig sein, ein Glory House zu leiten. Ansonsten ist er irgendwann nicht weitergewachsen. Ja, weil das ist ja das, was Jesus gemacht hat. Er hat Menschen zu Jüngern gemacht. Er hat ihnen ganzheitlich gedient. Ja, er hat die Kranken geheilt. Das war ein Teil. Das ist ja im Glory House ein Teil. Ja, er hat die Gebundenen befreit. Das war ein Teil. Ja, er hat sie gelehrt. Das war ein Teil. Aber insgesamt hat er dafür gesorgt, dass Jünger hervorkamen. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt geht ihr hin. Und was hat er gesagt, Matthäus 28? Geht hin und macht aus allen Nationen Bekehrte. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, geht hin und macht aus allen Nationen Jünger. Das war der Auftrag. Er hat mit anderen Worten gesagt, seid wie ich, multipliziert euch wie ich. Und eigentlich sind wir erst dann in der vollen Mannesreife. Jeder Christ, der eigentlich nur stehen bleibt in einer bestimmten Ecke von Gabe, ist eigentlich nicht zum vollen Maß gekommen. Und ihr habt jetzt sozusagen das Vorrecht, als die Avantgarde unserer Glory Life Bewegung, habt ihr das Vorrecht, als Erste in diese volle Mannesreife Dimension reinkommen zu können. Ja? Wie gesagt, es ist immer Entscheidung. Will ich das? Ist das dran für mich? Und was ist immer. Ja? Aber wie gesagt, aus dem heraus glaube ich schon, dass es richtig ist, dass wir so weitergehen, dass wir wirklich das Schwergewicht des Mentoring für die Zukunft wirklich auf die Glory House Leiter legen und wiederum die legen dann mehr und mehr den Schwerpunkt darauf, wiederum selber Glory House Leiter hervorzubringen. Du hast dann vielleicht irgendwann mal deine eigene Mentoring-Gruppe. Gleichzeitig werden aber die neuen Leiter natürlich auch dann in diese Runde reingeführt werden. Ja? Ich habe das letzte Mal gesagt, wir wollen es dann so machen, dass wir eben einmal im Monat dieses Mentoring-Treffen machen für Glory House-Leiter. Praktischerweise machen wir es an dem fünften Dienstag im Monat, wenn es einen fünften Dienstag im Monat gibt, weil da nämlich weder Glory House noch Erweckungsabend ist. Ja. Es gibt allerdings nur alle 2 bis 3 Monate den fünften Dienstag im Monat, habe ich nachgeguckt. Ja. Im Schnitt so alle 2 bis 3, manchmal sind es 2 Monate, manchmal sind es 3 Monate, die dazwischen sind. In den Monaten dazwischen würde ich dann einfach sagen, machen wir Sonntag nach einem Sonntag Gottesdienst einfach dieses Treffen hier. Ja. Und dann werden wir einfach sehen, dass wirklich da nehmen wir uns dann wirklich Zeit, da mache ich dann auch sonst keine Termine an dem Sonntag, sondern da treffen wir uns dann wirklich im Anschluss an den Gottesdienst hier und dann werden wir uns Zeit nehmen, wirklich die Glory House Leiter zu mentoren, weiter hervorzubringen, zu ermutigen, vielleicht auch dann nochmal irgendwann eine Probe Glory House mal wieder zu machen oder wie auch immer das dann halt aussieht. Aber auf jeden Fall so, dass du optimal hervorkommst und dass du wirklich dieser Jesusmann und diese Jesusfrau wirst. Weil darum geht es letztendlich. Es geht nicht um ein System, verstehst du, was ich dir sagen will? Es geht nicht um ein System, es geht jetzt nicht um eine neue Idee oder jetzt haben wir eine neue Struktur oder so irgendwas. Wie Jesus schon gesagt hat, das Gesetz ist für den Mensch da und nicht der Mensch fürs Gesetz. So ist auch die Struktur für das Hervorkommen der Söhne und Töchter da und nicht die Söhne und Töchter für die Struktur. Die ganze Struktur aber ist so angelegt, dass sie eigentlich gar nichts anderes bewirkt, als dass Söhne und Töchter hervorkommen. Im Vollmaß, ja. Wirklich gestandene Leiter. Manche sagen dann immer, ja, ich bin aber kein Leiter. Ja, war Jesus ein Leiter? Wenn du also mehr und mehr wirst wie er, wirst du drum rumkommen, ein Leiter zu sein? Irgendwann nicht mehr. Vielleicht fängst du anders an, ist okay. Vielleicht bist du 20 Jahre gläubig und warst noch nie ein Leiter. Dann wird es Zeit, dass du irgendwann mal weiterkommst. Es gibt zu viele, weil das ist mir so klar geworden, es gibt zu viele im Leib Christi, die stehen geblieben sind. Auch bei uns bei Glory Life sehe ich manchmal noch, ich sehe Leute, die immer wieder, das macht, das ist das, was mich am meisten macht, wenn ich sehe, dass Leute stehen bleiben. Ja, verstehst du, dass sie sich in bestimmten Diensten eingerichtet haben, selbst wenn es starke Dienste sind oder super Dienste. Aber wenn du dich einzurichten beginnst und nicht mehr bereit bist zu wachsen und dich verändern zu lassen und Neues zu lernen, ja, dann bist du auf dem Jüngerschaftsprozess stehen geblieben und dann bist du bereits am Zurückgehen. Das ist immer so. Stillstand ist immer Rückschritt. Im Endeffekt. Weil mit Jesus in der Nachfolge gibt es nur ein Weiter. Ja? Paulus hat gesagt, ich erleide abermals Geburtswehen um euch, ihr lieben Galater, bis ihr zum vollen Maß des Wuchses Christi aufgewachsen seid. Und ich glaube, da hat er auch einige Geburtswehen gehabt, weil die Galater waren auch noch nicht alle so weit. Ja? Ist ja klar. Und weißt du, das ist auch nicht schlimm, ist vollkommen egal, wo jemand steht. Weißt du, ob du jetzt schon gewaltig in deinen Gaben entwickelt bist oder nicht, ist gar nicht wichtig. Sondern entscheidend ist nur, dass du sagst, ja, ich will weiter. Ja. Ich will Neues lernen. Und deswegen, ich freue mich über jeden, auch der da reingeht und auch heute Abend, wo du Sachen, einige haben heute Abend Sachen gemacht, die sie noch nie gemacht haben. Und das ist super. Allein das ist schon ein Applaus eigentlich wert. Ja. Verstehst? Ja, allein das. Egal, ob das dann immer schon perfekt ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber allein, dass du es wagst und dass du reingehst und dass du was tust, was du nie gemacht hast vorher, das rechnet Jesus dir schon hoch an. Wenn es in die richtige Richtung geht natürlich. Das heißt, die richtige Richtung heißt zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Das heißt, du wirst verwandelt in sein Bild. Ja? Du wirst zu einem Leiter für Leiter. Du wirst zu einem Jünger, der wieder Leute zu Jüngern macht. Also ich kann im Wort gar nichts anderes sehen. Weißt? Ich spüre das richtig im Geist, dass der Verstand sich anstrengt, irgendeinen Weg da rauszufinden, aber es gibt's nicht. Verstehst du, vom Wort her gibt es einfach nicht. Gibt es keine Alternative. Das ist so wie, manchmal so suchen Leute zum Beispiel, so, weil sie irgendwo Verletzungen haben oder irgendwas oder irgendwelche Blockaden haben, versuchen Leute zum Beispiel dir zu beweisen oder irgendeinen Weg zu suchen, wie kann ich Christ sein ohne Gemeinde als Beispiel. Das ist uns allen klar, dass es nicht geht. Aber manche, die suchen da immer einen Weg. Und du kannst auch richtig sagen, die suchen einen Weg. Oder manche suchen einen Weg verzweifelt. Wie kann ich doch vielleicht noch irgendwie biblisch begründen, dass ich keinen Leiter brauche, als Beispiel. Aber wenn du dir das Wort anschaust, wirst du feststellen, dass es keine Alternative gibt. Weil das einfach vorgegeben ist. Und genau ein wesentlicher Eckpfeiler, der vorgegeben ist, vom Wort her, ist der Eckpfeiler der Jüngerschaft. Das ist ein Eckpfeiler, einfach. Oder der Eckpfeiler, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Das heißt, wir werden verwandeln in dasselbe Bild. Das heißt, je länger du Jesus anschaust, umso mehr siehst du, wie du eigentlich bist, beziehungsweise an manchen Punkten noch zu sein hast, weil dein natürlicher Mensch noch nicht ganz so ist. Aber du siehst es schon, hey, so muss ich eigentlich sein, weil du es bei ihm siehst. Und darum geht es eigentlich bei diesem ganzen Jüngerschaftsprozess. Das heißt, es geht darum, den Christus in dir tiefer zu entdecken und hervorzubringen. Und es geht darum, dann in den Menschen um dich herum den Christus mehr zu entdecken und tiefer hervorzubringen. Und damit zu sehen, aha, wer ist jetzt an dem Punkt, dass er den Absprung schon machen kann, dass er selber zum Beispiel ein Glory House leitet. Wenn du Leute in deinem Glory House hast, also siehst, oh, wer ist jetzt an dem Punkt, dass du siehst, ja, da sind jetzt schon einige Gaben, in denen er schon geflossen ist, der fließt schon in Heilung und da und dieses und jenes hat er schon gemacht und ich habe ihm auch mal die Sammlung machen lassen im Glory House und das, oh, merkt man, da ist ein Fluss da und so weiter. Und dann sagst du irgendwann so, hey, jetzt wäre eigentlich der Absprung für dich, dass du selber zum Leiter wirst, dich heranbilden lässt. Dann gibt es natürlich auch noch eine Azubi-Phase und so weiter, aber dann kommt der Punkt. Ja? Und so muss es in allen Bereichen sein. Genauso machen wir es ja im Heilungsdienst. Wir schauen, hey, wo ist irgendwas, wo sich bei jemandem was offenbart Richtung Heilungsdienst? Und dann sagen wir so, gut, komm her, Azubi. Und dann irgendwann sagt man so, jetzt ist gut, jetzt machst du allein. Ja? Und genauso ist es bei dem noch umfassenderen Dienst eines Glory Host Leiters letztendlich genau das Gleiche. Ja. Also das, was ich euch jetzt sage, das sehe ich selber erst die letzten paar Wochen immer klarer. Ne? Also nicht, dass du jetzt denkst, ich habe mir das am Anfang, als ich euch hier zum ersten Jüngerschaftstreffen eingeladen habe, vorher so überlegt oder so. In keiner Weise. Sondern ich sehe das selber immer klarer, in welche Richtung uns der Geist da führt und was er wirklich möchte. Und ich möchte euch einfach nur mitnehmen auf diesem Weg. Und deswegen sage ich euch das. Ne? Und ja, Halleluja. Und jetzt werden wir einfach so vorwärts gehen, das Netz Schritt für Schritt bauen. Der Tobi macht die Flyer, ne? Die für die Glory-Häuser. Wir haben jetzt übrigens auch gesagt, das müssen wir noch ändern bei dem Flyer-Entwurf. Wir haben so gesagt, dass wir von der Uhrzeit her, dass wir ein bisschen Flexibilität lassen. Also wir wollen schon möglichst, dass alle zumindest, die hier in der Region Stuttgart sind, möglichst den Dienstag als Glory-Host-Tag haben, damit sich das von unseren Terminen hier sonst nicht zu sehr verzettelt. Weil wenn du dann Mittwoch machst, dann sagen die Leute, ja, aber Donnerstag muss ich ja schon wieder in die Gemeinde, zur Schule und so weiter. Das passt einfach vom Gesamtablauf her dann nicht so gut. Wenn jetzt Glory-Häuser entstehen, die in Hamburg sind oder wo einfach der Ablauf ganz anders ist oder in Nürnberg oder so, wo Leute weiter weg sind, ist wieder anders. Ne? Aber hier im Stuttgarter Raum sollte es auf jeden Fall der Dienstag sein, weil es nur dann Sinn macht mit den anderen Terminen. Und dann haben die Leute eben auch diesen Dienstag frei. So, generell halten sie sich dann frei, sodass man dann eben auch Dienstag Erweckungsabend machen kann und so weiter. Weil wenn wir noch einen zusätzlichen Tag einführen, jetzt sagen, okay, jetzt machen wir noch einige Gloryhäuser am Montag und manche noch am Freitag, dann haben wir plötzlich 4 Tage die Woche, wo irgendwas läuft in der Gemeinde und dann verzettelt sich das Ganze. Deswegen sollten wir beim Dienstag bleiben. Von der Uhrzeit her würde ich es ein bisschen flexibel lassen, je nachdem, was du auf dem Herzen hast, ob du zum Beispiel auch hinterher im Anschluss an das Glory House noch ein bisschen längere Gemeinschaft vielleicht mit den Leuten einplanen willst oder ein bisschen kürzer. Kannst du um 19 Uhr anfangen, kannst du um 19.30 Uhr anfangen. Ich würde sagen, spätestens um 20 Uhr solltest du auf jeden Fall anfangen, aber, weil sonst wird es einfach zu spät. Aber dass man einfach die Uhrzeit auch noch frei lässt auf dem Flyer, sodass die Glory House Leiter dann praktisch eintragen können, die Uhrzeit, die sie gesetzt haben. Und der Tag steht ja fest drin. Und dann musst du beispielsweise nur noch die Uhrzeit und die Adresse eintragen. Ja. Genau. Gut. Okay. Genau. Und dann, wie gesagt, am 7.2. wäre dann der nächste Termin. Genau. Habt ihr jetzt noch irgendeine Frage zu dem Glory? Weil jetzt habe ich auch noch ein bisschen was über die Vision vom Glory House gesagt. Habt ihr dazu noch irgendwie eine Frage? Ja, bitte. Das muss ich jetzt unbedingt sagen, weil ich finde es so cool, weil das war ja am Anfang, also ganz wo ich am Anfang bei Glory Life war, da habe ich ja schon zu dir gesagt, es nützt nichts, ja, wenn nur einer bekehrt ist und dann geht's nicht weiter. Und ich spüre das richtig, wie ich da so Freude in mir drin habe, weil das ist wirklich so ein Tool, in Anführungszeichen, wenn man das nennen kann, dass wirklich jeder weitergeführt wird und nicht bloß bekehrt ist und ein neues Leben hat und gar nicht weiß, was dieses neue Leben bedeutet und praktisch lebt wie jeder, wo in der Welt ist unter der Herrschaft des Teufels. Und das ist doch 1A-Spitze. Darum geht's. Ja. Ist natürlich manchmal für die, ich darf es gleich an, ne? Ist natürlich manchmal mit Arbeit für uns verbunden, weil wir die Leute halt weiterführen müssen. Ne? Ich werde euch jetzt übrigens auch noch einen Zettel geben fürs nächste Mal, den werden wir das nächste Mal dann auch noch mit durchsprechen. Ich habe so einen kleinen Zettel verfasst, 7 Punkte, 7 Punkte, die gefürchteten 7 Punkte, oder nee, 7 Schritte eigentlich, aber die gefürchteten 7 Schritte, Menschen in die Nachfolge rufen. Ich habe das einfach mal versucht, in so ein paar Unterpunkte aufzuteilen, weil das ist ja auch mit konkreter Arbeit verbunden. Wir sehen es jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Taufe. Ja, die Tanja macht zum Beispiel Lebensbereinigung mit Einzelnen oder Milada, die getauft werden, macht Lebensbereinigung. Das sind so Schritte auf dem Weg der Nachfolge, die Leute geführt werden müssen, um wirklich ein solides Fundament einfach zu haben in Jesus. Ne? Und da wird natürlich vieles auch über die Glory-Häuser laufen, aber es ist wichtig, dass eigentlich jeder Leiter in der Gemeinde ein Bewusstsein dafür hat, dass Leute durch diesen Prozess geführt werden, weil darum geht es letztendlich. Man darf sich nicht täuschen, nicht alles geht automatisch bei Leuten. Ja? Die Leute merken nicht unbedingt automatisch zum Beispiel, dass Homöopathie dämonisch inspiriert ist. Ja? Das muss ihnen manchmal einfach jemand sagen, als Beispiel. Ja? Dass Sex vor der Ehe nicht das ist, was Gott geplant hat zum Beispiel. Das muss man ihnen sagen in der heutigen Zeit. Manche Sachen sind einfach in der heutigen Zeit nicht mehr klar. Und deswegen muss man es ihnen sagen. Das heißt, es braucht einen Jüngerschaftsprozess, wo Leute angeleitet werden. Ja. Und da werden die Glory-Häuser eine wichtige Rolle spielen. Da spielt natürlich auch das Mentoring für Neubekehrte im Gottesdienst eine wichtige Rolle. Da spielen andere Dinge eine wichtige Rolle, auch persönliche Gespräche, die man sonst hat, ne, und so weiter. Aber ich habe einfach mal diesen Zettel gemacht mit diesen 7 Punkten oder 7 Schritten. Man kann das natürlich auch anders aufteilen. Ich habe es halt einfach mal so ein bisschen strukturiert, was eigentlich so alles passiert auf dem Weg von einem völlig Menschen draußen in der Welt, der von gar nichts was weiß, bis zu dem Punkt, wo er voll in die Gemeinde integriert ist, ja, was da so ungefähr für Schritte passieren. Ja. Aber Arndt, du wolltest noch was sagen. Nur mal ganz zur Bestätigung noch, habe ich im Lobpreis habe ich gesehen, dass wir so Ausweise haben, bekommen haben. Wir sind Reisende, habe Reisende gesehen und die waren so spezielle, die haben Ausweise gehabt. Die haben das bloß vorgezeigt und dann sind die überall durchgekommen. Es war ganz, ganz easy in jeder Stelle, wo man irgendwas vorweisen muss, vorzeigen. Und dann ja, so wie so ein VIP-Signal. Ich habe dann ein Schweizer Kreuz gesehen, so rot, rotes Kreuz. Und dann, okay, passt. Und dennoch auch, dass wir fahren im Auto. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Kölner Altstadt. Keine Fußgängerzone, jetzt ist es da schwierig, sich da zu bewegen, eigentlich ohne Navi. Aber es war so, dass an jeder Kreuzung, wo wir hingefahren sind, war dann immer ein Einbahnstraßenschild. Also wusstest dann immer, wie du abbiegen musst. Weil an jeder Ecke, wo du gefahren bist, bist du immer auf eine Einbahnstraße gekommen und du wusstest dann immer, wie du fahren musst. Und ja, das sehe ich als, also das passt genau, dass wir einfach geführt sind, alle, die wir hier sind. Vielleicht ist es noch ein bisschen für manche eine hohe Anforderung, aber Gott hat es bereitet, weil wir Ausweise bekommen haben zum einen und zum anderen, dass er den Weg bereitet hat. Und ich fand es absolut stark heute, wie die einzelnen Vortragenden, also es hat mich total bewegt und weil das so stark war. Ich mach das jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, was passiert jetzt. Mir kam es so vor, wo jemand, wo die Witwe so ein, wenn es ums Geben ging, so ein bisschen was gegeben hat. Also in manchen Augen so ganz wenig. Und das Wenige war halt so viel. Das glaube ich auch. Wenn du wie der Junge, dem Jesus gesagt hat, gib mir die 5 Brote und 2 Fische, wenn du Gott deine Fähigkeiten gibst, dann multipliziert er sie. Und das, was du gibst, ist wie ein Saatkorn. Dir kommt es vielleicht klein vor. Vielleicht denkst du auch, oh wow, das, was der Georg jetzt gesagt hat, wow, das bin ich ja noch gar nicht und so weit bin ich ja noch überhaupt nicht und wie soll ich das schaffen? Du kannst davon ausgehen, dass wenn du Gott dein Saatkorn, das Saatkorn deiner Fähigkeiten und Gaben gibst und im Vertrauen ihn darauf blasen lässt, ihm das zur Verfügung stellst, ja, dann hat er die Fähigkeit aus diesem kleinen Samen, ja, wie er aus 5 Broten und 3 Fischen 5000 Leute gespeist hat, hat er die Fähigkeit, mit deinem kleinen Saatkorn, das du säst, Gewaltiges zu tun. Und das musst du sehen. Du musst nicht, weißt du, du musst nicht jetzt ein gewaltiger Prediger sein, um ein Glory House leiten zu können. Du musst nicht ein gewaltiger Lehrer sein, um ein Glory House leiten zu können, sondern du musst einfach nur Gott dich selber zur Verfügung stellen und du kannst davon ausgehen, wenn er berufen hat, den rüstet er aus und wenn er dich dazu berufen hat, ein Jesusmann zu sein und einer oder eine Jesusfrau zu sein, also einer, der andere zu Jüngern macht, dann gibt er dir auch die Fähigkeit. Ja? Übernatürlich, verstehst du? Das ist ja übernatürlich. Das ist ja nicht deine Fähigkeit. Natürlich kriegst du Training und kriegst du Mentoring und das ist alles wichtig, auch was wir sprechen ist wichtig, aber noch wichtiger letztendlich ist die Impartation, die du bekommst, ja? diese Sicherheit als ein Sohn und als eine Tochter, jawohl, ich stehe da, so wie Jesus ist und ich kann das und es wird gut, wenn ich das Glory House anfange und leite, das wird super, das wird vielleicht nicht so wie bei dem anderen und es wird auch nicht so wie da und es wird auch nicht, das ist auch nicht einfach nur, ich bin auch nicht der Georg oder sonst irgendjemand, aber das wird Gott mächtig gebrauchen, um eine gewaltige Multiplikation in Gang zu setzen. Das glaube ich. Wir werden erstaunen. Das Wort sagt, der Kleinste wird zu Tausenden, der Geringste zu einer ganzen Nation. Das heißt, es kann sein, dass da, wo du jetzt denkst, meine Güte, was habe ich für Gaben, vielleicht bist du nach am Ende der die meisten Gloryhäuser unter sich hat, das größte Netz hat von Gloryhäusern, wo 1000 Leute hinkommen. Ja. Und du sagst, ja, ich bin kein guter Prediger, ich bin kein guter Lehrer und so. Ja, was ist es? Es ist Gott in dir. Ja. Verstehst? Das ist nicht deine natürliche Gabe. Ja. Sondern es ist Jesus in dir. Er macht's. Also nur das nur zum Abschluss zu bringen. Also analysier nicht deine Fähigkeiten, so wie du es jetzt siehst. Schau nicht auf dich. So wirst du nie verwandelt in das Bild von Jesus, wenn du auf dich schaust. Weil sondern schau auf ihn. Verstehst du? Schau auf ihn. Schau ihn an, wie er im Wort ist. Schau ihn an im Geist und du wirst verwandelt in sein Bild. Und darauf kommt es an. Also schau weg von dir. Das ist das Entscheidende. Schau weg von dir und deinen Unzulänglichkeiten. Weil, das kann ich dir garantieren, wenn du anfängst mit dem Glory House, dann wird der Feind alles erstmal versuchen, am Anfang, um dich zweifeln zu lassen, dass du befähigt bist. Und vielleicht gerade bevor du, ich meine, ihr habt zum Beispiel auch öfter schon Gruppen geleitet, habt das sicher auch schon damals erlebt, immer wieder, oder ich weiß es, dass es immer wieder erlebt hat. Gerade wenn dann dieser Abend ist, dann vorher kommt dann alles zusammen, sodass du am Ende kurz vor dem Abend dastehst und denkst, meine Güte, und ich soll jetzt von Gott gebraucht werden, um all diesen Menschen zu dienen. Eigentlich steht mir alles bis hier oben oder was auch immer. Ich bin eigentlich, und dann habe ich auch noch fleischlich reagiert hier oder da und sonst was. Und du denkst, meine Güte, alles anders als jeden anderen als mich kann er doch gebrauchen. Ja. Und dann wird er genau dich gebrauchen. Schau, denk an das Beispiel, weil es fällt mir gerade ein, was die Maria Prehan erzählt hat, als sie da war, wo sie mit ihrem Mann damals vor vielen Jahren zum Eheseminar gefahren ist, das sie halten sollte. Und die ganze Fahrt haben sie sich nur angeschwiegen. Und sie waren wirklich das absolute Abbild einer nicht gelungenen Ehe. Und dann haben sie dieses Seminar gehalten und Gott hat so viele Menschen freigesetzt. Verstehst? Das muss immer im Hinterkopf haben. Es ist nicht deine Fähigkeit. Schau nicht auf dich, sondern schau auf Jesus. Lass dich herausfordern von ihm. Verstehst du? Das ist immer das ist das, was ich tue mit dir auch. Ich fordere dich heraus, dass du weitergehst. Du sollst nicht selbstzufrieden sein im Sinn von, ja, es passt schon alles und ich weiß schon seit 30 Jahren, was meine Gaben sind und wozu ich berufen bin und wozu nicht und da fühle ich mich drin wohl und es passt. Also da kicke ich dich in den Hintern. Verstehst? Das macht da der Heilige Geist. Ja, weil du musst weiter wollen. Aber wenn du weiter willst, dann schau auf Jesus. Er ist der dich weiterführt. Verstehst du? Und er ist das Abbild, in das du dich verwandelst. Du verwandelst dich an nichts anderes. Verstehst du? Du verwandelst dich jetzt nicht in den Supercoach oder was auch immer, den Ermutigungsredner Höller oder wie sie da alle heißen, die da in der Welt irgendwie die Leute aufpeppen und so weiter, sondern du verwandelst dich in das Bild von Jesus. Also indem du auf ihn schaust, wirst du verwandelt. Ja. Also es ist auf der einen Seite, ist es immer wieder, geht es gegen dein Fleisch und kickt dich raus aus der Bequemlichkeit. Auf der anderen Seite ist es aber eigentlich auch so einfach. Ja. Weil du musst ja nur auf ihn schauen. Und dich von ihm führen lassen, aufs Wasser sagen, okay, ich bin bereit, was zu tun, was ich noch nie gemacht habe. Ich bin bereit, durch eine Tür durchzugehen, wo ich dachte, oh, das wäre nie für mich. Ja. Und dann wird Gott es gebrauchen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja, danke Vater für jeden einzelnen mächtigen Sohn, Herr, den du hier gesetzt hast, Herr, hier bei Glory Life gesetzt hast, alle die heute Abend hier sind und alle die zuhören in Hamburg oder wo auch immer sie sind, Herr, ich danke dir, Vater, ich danke dir für jeden einzelnen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du, als du uns von Neuem hast zur Welt kommen lassen, in der neuen Geburt, Herr, hast du den Samen in uns hineingelegt, den Christus-Samen, den Jesus-Samen, Herr. Und wir können am Ende, wenn wir diesen Samen bewässern und wenn wir diesen Samen immer weiter aufgehen lassen und wenn wir uns an diesen Samen halten, dann können wir gar nicht anders, als immer mehr zu wachsen und Frucht zu bringen und immer mehr so zu werden wie du, Jesus. Immer fruchtbarer, immer brauchbarer, ja, einfach immer mehr du hier auf Erden. Halleluja. Und du hast uns keinen anderen Auftrag gegeben, als dich zu multiplizieren. Du hast dich in uns multipliziert und jetzt ist unser Auftrag, dich in anderen zu multiplizieren, sodass andere wieder dich in wieder anderen multiplizieren. Und nichts anderes war dein Auftrag in Matthäus 28, nichts anderes war deine Vision, nichts anderes war dein Plan, also haben auch wir keinen anderen Plan und auch wir keine andere Vision. Halleluja. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das in uns zur Geburt bringst, Herr. Dass du diesen Samen in uns Frucht bringen lässt. Auch das, was wir jetzt die letzten Monate bereits, was bereits investiert wurde von dir, Herr, in die einzelnen Söhne und Töchter. Ich danke dir dafür, Herr, dass es wirklich zur Initialzündung kommt und zu Schritten kommt, Herr, die uns wirklich in Fruchtbarkeit hineinkatapultieren, jeden einzelnen von uns in eine neue Dimension und in eine neue Ebene. Halleluja. Danke dafür, Vater. Und ich setz nicht nur frei, sondern ich segne dich jetzt im Namen Jesu, weil Segen ist die übernatürliche Kraftbefähigung, das zu manifestieren, was ausgesagt wird. Und deswegen segne ich dich jetzt einfach mit Fruchtbarkeit. Ich segne dich mit Multiplikation. Ich segne dich mit Jesusähnlichkeit. Ich segne dich mit demselben Sein, das in Jesus ist. Ich segne dich mit dieser Fähigkeit, zu Tausenden zu werden. Ich segne dich mit dieser Fähigkeit, fruchtbar zu sein, dich zu multiplizieren, die Erde zu füllen und über sie zu herrschen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Ai. Oh, Halleluja. Danke, Herr, danke für Vision, die du in jeden Einzelnen reinlegst. Herr, ich danke dir, dass wirklich göttliche Vision in jeden Einzelnen reinkommt. Und ich habe eben dieses Wort wirklich offene Türen. Und dieses ist das Jahr der offenen Türen. Und Gott hat wirklich für jeden von uns offene Türen, durch die er noch nie durchgegangen ist. Und das heißt auch, ich gehe in neue Dinge rein, ich gehe in neue Dienste rein, ich tue was ich noch nie getan habe. Und ich lasse alle Angst dahinter, hinten, es könnte schief gehen und ich könnte versagen. Und ich sag ja, okay, Herr, ich will echt weiter. Und ich habe keine Lust auf ein langweiliges Leben, sondern ich will weiter. Und es geht nur mit Herausforderung. Aber das ist gut, weil das ist auf dem Wasser gehen und ermutigt wirklich jeden Einzelnen, wirklich diesen Schritt aus dem sicheren Boot zu wagen und zu sagen, okay, und ich gehe aufs Wasser und ich gebe ihm meine 2 Brote und 5 Fische und ich weiß, er multipliziert und es wird ein Glück in jedem, das sehe ich, explodieren, wie das vorher noch nicht war. Einfach, weil du Sachen wagst, weil du von einer Sicherheitsperson zu einer wagenden Person geworden bist. Und das bist du eigentlich. Du bist gar nicht eine sicherheitsorientierte Person, sondern genau. Du bist Jesus. Jesus war überhaupt nicht sicherheitsorientiert, muss man sagen. Also er hatte seine ganze Sicherheit im Vater. Und du bist so wie er. Und du tust, was du ihn tun siehst. Und der Vater, wirklich, frag ihn und der Vater wird dir konkret einfach sagen, was deine Sache ist. Halleluja. Amen. Amen. Und sobald wir jetzt dann auch die Flyer haben, werden wir dann auch eine Liste aushängen dann in der Gemeinde von all den Gloryhäusern, die am Entstehen sind, sodass die Leute das dann auch schon wissen, weil es sollen ja durchaus auch Leute auch aus der Gemeinde oder die hier zu den Gottesdiensten kommen, ja auch in die Gloryhäuser gezogen werden, sollen nicht nur Leute von außen sein, du brauchst ja auch Unterstützung. Und für die Leute ist es, denke ich, auch für manche auch wichtig. Und das werden wir dann entsprechend aushängen. Also frag einfach auch nochmal den Heiligen Geist. Ich glaube, dass ein paar noch nicht ganz 100% schon den Heiligen Geist da gehört haben. Aber das wirst du in nächster Zeit. Und dann sag einfach nur Bescheid und dann werden wir wirklich das so zusammenstellen, wie Gott es jetzt einfach auch für den Start will. Und werden, glaube ich, genau mit der richtigen Gruppe dann starten ab März. Wie gesagt, wir werden es dann so machen, dass wir das Mentoring-Treffen am 7. März, das werden wir dann, das ist ja dann unmittelbar die Woche vor dem Glory House Start, das werden wir dann nur für die Glory House Leiter machen. Ja. Ab da dann praktisch. Ne? Und dann ab da dann weiter so. Okay? Gut. Super, die Ansagen habt ihr ja schon von der Milada bekommen. Das Einzige, was sie noch nicht angesagt hat, ist, dass wir am Sonntag im Anschluss an den Wundergottesdienst das zweite Taufvorgespräch haben. Also für alle die du auf dem Herzen hast oder die du begleitest bei der Taufe, einfach mobilisiere sie für Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst. Das ist ganz wichtig. Und nächsten Dienstag ist natürlich um 19.30 Uhr Intensivabend. Genau, und dann unser nächstes Treffen am 7.2. Gut, ach stimmt, jetzt habe ich euch zum Schluss noch ermutigendes Zeugnis, das hat mir heute die Dawn geschickt auf meinem Handy. Das ist stark, ja. Bei der Dawn, heute auf der Alp, hat es gebrannt im Nachbarhaus. Das Nachbarhaus ist fast komplett ausgebrannt. Und es ist ganz interessant, sie hat heute Morgen, da saßen wir noch im Flugzeug von Hamburg, hat sie uns die ersten Bilder geschickt, ja, wo es da brennt. Ja. Kann man hier sehen, pass auf. Ja, das ist, sieht man da, das Nachbarhaus, ja. Jetzt ist weg. Oh, ich will das ausschalten. Moment. Das wollen wir nicht. So, ja. Genau. Könnt ihr es ein bisschen erkennen? Ja. Also ziemlich heftig. Und dann hat sie gesagt, ja, hat sie uns geschrieben über WhatsApp, wir sollen um Schutz beten und so. Und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, du bist geschützt, wir beten. Und dann hat sie ein paar Stunden später hat sie weitere Bilder geschickt und hat gesagt, der Rauch ist immer stärker geworden auf dem Nachbarhaus und hat so eine gewaltige Wolke gebildet. Und die Gefahr war natürlich, dass es auf ihr Haus übergreift, ne? Und zumindest der ganze Rauch. Und wenn diese Rauchwolke das Haus trifft, dann ganz vergessen. Und jetzt schau mal, da hat sie ein Foto gemacht, da hat sie dann gespürt, dass Gott total am Wirken ist. Diese ganze dicke Qualmwolke, das ist die Grenze von ihrem Grundstück, das ist ihr Haus. Diese ganze dicke Wolke hat sich praktisch direkt an der Grenze zu ihrem Grundstück aufgebaut. Ne? Krass, ne? Wie eine Mauer. Wie eine Mauer. Wie eine Mauer. Das ist der Hammer, gell? Das ist der Hammer. Und dann am Schluss, das letzte Bild ist dann, wie jetzt das Haus aussieht. Das Nachbarhaus, jetzt ist gelöscht, ne? Und das Nachbarhaus ist praktisch total ausgebrannt. Ne? Ja. Und das Interessante ist, mit dieser Frau hat sie schon mal so ein bisschen oberflächlich bisher gesprochen. Die Frau geht regelmäßig zu einem Schamanen und hat in letzter Zeit viele so Unglücke erlebt. Und sie glaubt, dass jetzt Gott es benutzt, damit sie ihm wirklich ihr von Jesus erzählen kann. Ne? Aber das ist stark, genau an der Grenze, ne? das ist der Hammer. Ne? Nee, das ist kein Zufall. Ne? Vor allen Dingen, weil sich das so aufgebaut hat. Man sieht, da ist ein total dichter Qualm. Das ist wie wenn der Heilige Geist da so durchgeblasen hätte, sodass es einfach den Qualm direkt abgehalten hat vom Haus. Weil auf dem anderen Dach, da hat die ganzen Solarkollektoren alles durchgeschmolzen. Alles. Interessant, gell? Halleluja! Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja! Danke, Jesus! Also, sag zu deinem Nachbarn, du bist behütet und beschützt. Der Heilige Geist ist eine Feuerring und Schutzmauer um dich herum. Und wenn 1000 zu deiner Rechten fallen und 10.000 zu deiner Linken, dich wird es nicht treffen. Und das gilt heute, morgen, die ganze Woche und bis Jesus wiederkommt. Amen. Halleluja. Amen.